Nach einer kleinen Pause, in der uns offenbar niemand vermisst hat, sind wir wieder aus dem Urlaub zurück und berichten von unseren sommerlich heißen Erlebnissen. Wir, das sind der Jörn aus dem Norden. Und die Dotti aus dem Süden. Moin. Servus. Na, wie geht's dir? Ja, es ist Sommer und das ist was Gutes. Und ich bin aus dem Urlaub zurück und ich habe wieder viel weniger Zeit für Mittagsschlaf. Das ist eher so Mittel. Ja. Ich bin ständig nicht ausgeschlafen, aber es hilft ja nichts. Ja, man muss ja irgendwann wieder das Geld verdienen für den Urlaub. Es ist halt so, gell? Ja, ich könnte einfach meine Tage besser planen und mich zwischendurch einfach mal hinlegen, wenn Zeit ist. Aber dann ist immer irgendwas anderes. So, dann wartest du auf einen Paketboten oder so. Ne, dann ist irgendwie, jetzt, wann war das denn? Gestern hatten wir Besuch. Gesche und unser Besuch waren unterwegs und also über Mittag und ich habe dann so gedacht so, ja, ich mache erst meine Arbeit fertig, was so anlag und dann dachte ich so, jetzt könnte ich langsam was essen und habe dann halt den beiden geschrieben so, wie ist bei euch mit Mittagessen, wie ist der Plan und dann kam halt nichts und ich habe gewartet und gewartet und gewartet und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich mir jetzt halt was, bevor die sich melden und dann kam von denen auch so, ja, nö, wir essen gerade Pommes. Und da hatte ich dann aber schon irgendwie eine Dreiviertelstunde rumgesessen, in denen ich ja auch schon was hätte zubereiten können. Irgendwann wäre ein guter Zeitpunkt gewesen, um Mittagsschlaf zu machen und der war dann aber schon vorbei, weil dann wieder irgendwas anderes war. Es ist also ganz kompliziert. Absprache ist alles. Ja, okay. Also du bist um deinen Mittagsschlaf gekommen, aber nicht um deinen Urlaub. Das heißt, du hast einiges zu berichten von deinem herrlichen Urlaub. Oh ja. Erzähl mal, was ist denn alles Spektakuläres passiert? Na, wir waren 4 Wochen ja im Wohnwagen unterwegs. Das also ziemlich genau sogar, so ein kleines bisschen länger. 4 Wochen und einen Tag waren wir im Wohnwagen. Wir sind einmal gegen den Uhrzeigersinn durch Deutschland gefahren. Nicht ganz überall gewesen, aber also wir sind erst nach Oldenburg, haben da jemanden besucht, dann sind wir zum Potsdok gefahren, das war ganz fantastisch, hat einen Riesenspaß gemacht, weil das auch so ein sehr konsequentes Hygienekonzept dort gab, dass also zum Beispiel erstmal, es wurde der Impfstatus kontrolliert und dann war drin Maskenpflicht und tägliche Testpflicht, die auch sehr konsequent durchgesetzt wurde und das Schöne an dieser ganzen Geschichte ist, dass alle das auch mitgetragen haben, es gab also keine Diskussion darüber, ob man jetzt drin eine Maske aufzieht oder nicht und selbst wenn du nachts um 2 nochmal auf Klo gegangen bist, dann hast du vielleicht mal auf dem Flur jemanden getroffen, aber der hat auch eine Maske aufgehabt und das fand ich eigentlich sehr, sehr schön, dass es noch Leute gibt, die das so konsequent mittragen einfach. Ne? Also man kommt sich ja wirklich bescheuert vor. Ich war jetzt gerade heute dienstlich in Hamburg und habe da ein Interview gemacht in einem Einkaufszentrum. Und da war ich original der Einzige in dem ganzen scheiß Einkaufszentrum, der eine Maske auf hatte. Und ich glaube, ja, also diese ganze Fehlkommunikation unserer Politik, das hat funktioniert. Die Leute glauben wirklich, dass Corona vorbei ist. Aber es sterben ja zum Glück nur 800 Leute am Tag oder in der Woche, ich weiß es noch nicht mal mehr genau. Darüber wollte ich gar nicht reden. Potsdok war toll, da waren wir von Mittwoch bis Montag, haben also mit auf- und abgebaut und haben dann etwas gemacht, was ich im Nachhinein unfassbar schlau fand. Denn ganz häufig ist es ja so, dass man so ein bisschen Potsdok-Blues entwickelt nach der Veranstaltung, wenn man so fast eine Woche mit den Leuten rumgehangen hat und es ist so puschelig und so, dass man dann so ein bisschen, ja, so ein melancholisches Gefühl hat, wenn man dann nach Hause fährt oder wieder in die Realität eintauchen muss, so mit normalen Menschen reden muss zum Beispiel. Und das, dem sind wir einfach, haben wir uns entgegengestellt, indem wir dann lauter Leute besucht haben, die wir vorher schon beim Potsdok gesehen hatten. Okay. Also wir waren dann im Ruhrgebiet. Und haben uns da noch mit Leuten getroffen, die eben ja aus der Potsdok-Bubble da wohnten oder wohnen und haben da dann aber auch für uns dann noch so ein paar Ausflüge gemacht. Wir waren in Xanten im archäologischen Park. Das ist ja so ein altes Römerkastell, was da teilweise rekonstruiert ist. Und da war ich als Kind mal mit meinen Eltern und das ist so meine erste Begegnung mit einem Promi gewesen, denn da fand die Aufzeichnung statt von Spiel ohne Grenzen, damals moderiert von Michael Schanze. Und wir saßen in diesem Amphitheater auf den Stufen und haben uns also so angeguckt, wie die da ihre Aufzeichnung vorbereitet haben. Und Michael Schanze saß irgendwie 5 Meter von uns entfernt und hat seine Moderationskarten geschrieben und war freundlich, aber genervt von den ganzen Leuten, die ein Foto mit ihm machen wollten. Ich erinnere mich an den Satz, dass er sagt, mir brennt hier gerade echt der Kittel, es tut mir total leid, aber ich muss jetzt hier wirklich arbeiten. Und er hat sich dann aber nicht irgendwohin zurückgezogen, sondern ist da sitzen geblieben. Ja. Und die Leute haben das soweit mitbekommen und haben ihn dann auch in Ruhe gelassen, in meiner Erinnerung zumindest. Okay. Und andererseits in meiner Erinnerung war dieses Kastell aber auch viel spannender, als ich es dann im Endeffekt fand. Nein, das war schon toll, das zu sehen, weil man ja sehr viel über so die Struktur römischer Städtebau mal sieht. Ach so, du meinst jetzt im Nachhinein betrachtet, jetzt als Erwachsener fandest du es nicht mehr so spektakulär, wie du es in Erinnerung hattest. Ich hatte so in meiner kindlichen Erinnerung war halt irgendwie, das war halt so ein Riesenkomplex von rekonstruierten Römersachen und tatsächlich ist es ja nur sehr punktuell, dass da irgendwas steht und es ist sehr viel freie Fläche. Das heißt nicht, dass ich es langweilig oder uninteressant fand, sondern ich habe einfach eine andere Erinnerung gehabt. Aber das ist halt auch über 35 Jahre her, dass wir da waren. Ja, das war ein schöner Tagesausflug. Wir haben ein bisschen weniger von Xanten gesehen, als glaube ich angemessen gewesen wäre. Xanten ist doch eine sehr schöne Stadt. Wir sind nur so auf dem Rückweg von dem Kastell, von diesem Park zu unserem Parkplatz, sind wir halt nicht ganz den gleichen Weg zurückgegangen, sondern so ein Schlenker durch die Innenstadt gemacht und es war dann doch recht hübsch. Es war aber auch sehr voll, sehr viel voller, als es in dem Park war und entsprechend fühlten wir uns da, dann haben wir sogar so, da sind uns zu viele Menschen, weil wir halt auch irgendwie gar nicht mehr so dran gewöhnt waren, man muss sich ja immer erstmal resozialisieren. Ja, und von da aus sind wir dann... Warte mal, ich muss mal zu den Erinnerungen zurück, da muss ich mal gerade reingrätschen. Das ist doch eigentlich immer so, oder? Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich als Kind auf Campingplätzen war. Und das war auch irgendwie so ein Freiheitsgefühl und so ein riesiger Campingplatz. Und dann bin ich 20 Jahre, 25 Jahre später wieder dorthin gefahren und war wahnsinnig enttäuscht, weil ich dachte, was denn das für ein publiker Campingplatz? Das gibt's doch wohl nicht. Und das war in den Erinnerungen so groß und so gigantisch. Und im gleichen Zusammenhang, vorletzte Woche habe ich Kollegen wieder gesehen, die ich in meiner Lehrzeit, das waren meine Ausbilder in der Lehrzeit. Und das sind ja jetzt seitdem auch ein paar Jahrzehnte vergangen. Und die habe ich wieder gesehen. Und du musst vorstellen, die waren damals so gestandene Mannsbilder und die hatte ich so in Erinnerung groß und kräftig und krabwallig und keine Ahnung. Und jetzt stehen die plötzlich vor mir und ich denke mir, okay, ich habe sie jetzt völlig in ganz anderer Erinnerung gehabt. Naja, aber da hat ja der Zahn der Zeit so ein bisschen mitgespielt, oder? Ja, ich weiß es nicht, oder? Dass man selber erwachsen geworden ist und eben nicht mehr das kleine Mädchen, das Kind zu den Erwachsenen aufschaut, sondern jetzt selber erwachsen ist und reif. Und aber wann ist man so in der Lehre 15, 16, 17? Ja. Das heißt so, und dann vor 20 Jahren da waren die Leute ja auch noch jünger. Ja, schon, ja, vielleicht auch deswegen. Aber ich habe so das Gefühl gehabt, das war ähnlich wie bei den Campingplätzen, dass die Dimension verschoben ist und ich das aus einem anderen Blickwinkel sehe. Also von oben herab nach unten und nicht mehr umgekehrt. Und das war spannend. Also bei allem anderen würde ich da mitgehen, komplett, aber halt bei Menschen, also das ist halt schwierig. So, wenn du jemanden als jung und kräftig in Erinnerung hast und den triffst du halt Jahre später wieder und das ist irgendwie ein nutzliges altes Männlein. Ja, so schlimm war es. Ist es natürlich auch, dass du denkst, so, ja, gut. Also ich hatte dich irgendwie ein bisschen fitter in Erinnerung, Freundchen. Ja, gut, aber das wollte ich so nicht gesagt haben. Ja, nein. Aber hast du leider. Nee, war so nicht gemeint. Ja, du. Ich hatte eher den Eindruck, dass ich so, keine Ahnung, reif geworden bin und eben nicht mal das kleine Mädchen, obwohl sie mich so behandelt haben wie auch früher, dass sie mich gleich unter den Arm geklemmt haben, so auf die Art und gleich, ja, man war gleich wieder auf einer Wellenlänge, aber trotzdem, ich habe mich dann nicht mehr, ich habe nicht mehr aufgeschaut, nee, das war es nicht mehr. Ja, gut. Okay, also dass du dann inhaltlich dich natürlich oder menschlich dich weiterentwickelt hast, das ist ja wohl klar. Also wenn du jetzt immer noch die eingeschüchterte Auszubildende wärst, dann würde was schieflaufen. Ja, aber bei Plätzen und so, da ist es natürlich so, klar, heute achtet man ja auf ganz andere Sachen. Mir ist zum Beispiel ganz am Ende unseres Urlaubs waren wir auf Römm. Das ist eine dänische Insel, ein paar Kilometer nördlich von Sylt. Und waren da mit meiner Nichte im Auto unterwegs und sollten halt irgendwie von A nach B und sie sollte uns den Weg beschreiben und sie konnte das gar nicht. Und da ist mir überhaupt erst klar geworden, ja, natürlich, als ich in ihrem Alter war, so mit 16, habe ich mich auch null dafür interessiert, wie man von A nach B kommt, ja, weil ich ja Erwachsene dabei hatte, die das für mich regeln. Ja. Ne, also das fängt ja erst an, kurz nachdem man den Führerschein hat, ja, dass man ja, sich auf einmal damit auseinandersetzen muss. Und ich komme ja auch noch aus einer Generation, wo es keine Navis gab. Ja. Ich erinnere mich an eine meiner ersten Ausflugsfahrten. Kurz nachdem ich den Führerschein gemacht habe, sind wir mit ein paar Freunden ins Phantasialand gefahren. Der großer, also einfach ein Vergnügungspark zwischen Köln und Bonn. Da war ich mit meiner Familie häufig und da waren wir auch so mal mit Freunden irgendwie mit dem Wochenendticket sind wir hingefahren, weil es da einen Bahnanschluss gab und so weiter. Und ich habe gesagt, prima, das machen wir mit dem Auto. Wir sind hier jetzt groß, los geht's. Und so, zwei Leute im Auto, die keinen Führerschein hatten, die keine Ahnung hatten, wo es hingehen sollte. Und ich, der gesagt hat, natürlich, ich fahre dahin, ich war da schon mal. So. Und dann ist etwas, das habe ich damals sofort gelernt, es gibt ganz große Unterschiede und ich will das gar nicht generalisieren, aber in unserem speziellen Fall war es so, dass Frauen Wege anders beschreiben als Männer. Mhm. Also für mich wäre einfach gewesen, du fährst die A45 lang und dann biegst du da und da ab auf die A sowieso und dann fährst du 5 Kilometer und fährst auf die Autobahn sowieso und dann ist das schon ausgeschildert. Mhm. So, und meine Mutter hat mir den Weg erklärt, wie ich fahren muss und hat sich halt einfach an Wegmarken orientiert, von denen sie dachte, dass ich die kennen würde. Okay. Also sie ist halt, dann fährst du einfach so und dann kommt auf der rechten Seite, weißt du schon, hier dieses KVG-Depot mit dem wellenförmigen Dach. Ja, ja, ja, ja. Und da musst du abbiegen. Ja. Und ich dachte so, ja, okay, finde ich, cool. Und dann bin ich da auch dran vorbeigefahren, aber es war halt zu spät zu sehen. War schon nichts mehr mit abbiegen. Egal. Nee, aber so. Das ist bewiesen. Das ist bewiesen, ist das dass so? Es wirklich so ist. Ja, die Männer, die sagen halt in die, keine Ahnung, die Friedrichstraße runter und dann die rechte Fahrspur Richtung, keine Ahnung, welche Straße. Und Frauen sagen an der Kirche vorne rechts. Mhm. Das ist bewiesen. Das ist so. Inzwischen hat sich das bei mir tatsächlich dahingehend verändert, dass ich so eine Mischform mache. Okay. Also ich sage dann, sie fahren hier die Straße weiter, die sowieso Straße bis ganz zum Ende und dann geht's am Ende der Straße geht's links, da ist, wenn sie abgebogen sind auf der rechten Seite ein Bäcker, da wissen sie, dass sie richtig sind. So beschreibe ich den Straße. Ja, das ist aber eher frauenmäßig, oder? Ja, aber das ist dann schon irgendwie, also ich sag auch irgendwie, fahren sie die dritte rechts und da auf der Ecke ist ein Zigarettenautomat oder sonst irgendwas. Ach so. Also die Mischung aus ja, dieser männlichen Wegbeschreibung anhand von Straßennamen, Ecken, Dinge zählen und eben optischen Wegmarken, die die Orientierung erleichtern. Okay. Hast du natürlich Pech, wenn der Bäcker nicht mehr da an ist. Ja. Ne? Das ist ein das Problem. Ja, im konkreten Fall weiß ich das zufällig. Das ist halt hier in Husum. Ja. Genau, von da aus sind wir nach Hessen gefahren zu meinen Eltern und haben uns auch dort auf den Campingplatz gestellt, einfach deswegen, weil ich gerne Campingplätze ausprobiere. Und den kannte ich halt nicht, weil logischerweise. Wieso? Das gibt wieder Checklisten beim CC. Ja. Bitte mach Kapitelmarken. Kannst dann heute mal mitzählen. Und das war halt so ein, also nichts Besonderes an Campingplatz. Für dich wäre das nichts. Okay. Das war halt eh so Rücksturz in die 80er. Oh. Es war irgendwie so ein ganz nettes Paar, die den gerade vor anderthalb Jahren übernommen haben und man merkt einfach, die vorigen Pächter haben sich da nicht so richtig viel um Sachen gekümmert zum Schluss. Also irgendwie Strom gab es aus der Schokosteckdose, der Kasten, der Stromkasten, das war so eine ganz eigenwillige Konstruktion und ich kann dir nachher mal ein Foto schicken von den Duschen. Ja. Okay. Also, wie gesagt, für dich wäre das nichts. Das war für mich als Wohnwagencamper oder als Caddycamper. Das musst du ja ein bisschen unterscheiden. Naja, weiß ich nicht. Deine Ansprüche an sanitäre Anlagen sind ja immer gleich, egal wo du unterwegs bist. Nein, das stimmt nicht. Ach so. Als Caddycamper bin ich ja sehr reduziert. Das ist nicht ganz so schlimm. Verstehe. Naja, aber schick trotzdem. Wir brauchen ja auch ein, kann man das als Episodenbild nehmen? Also das eine Bild, was ich habe, ist von der Herrentoilette. Ich weiß nicht, ob du da weiß ich nicht ganz genau. Ich bin unsicher. Okay. Genau, von da aus ging es dann weiter nach Frankfurt. Da haben wir hier Dirk und Susanne getroffen. Dirk Prims, der ist ja bekannt für den Anerzählt-Podcast. den er archiviert hat inzwischen und macht jetzt Fotomenschen. Da waren wir 2 Nächte und sind mit denen ein bisschen in Frankfurt unterwegs gewesen, haben dann auch noch Vera getroffen und das war einfach sehr nett da. Also ich hatte immer so ein ganz, so ein schlechtes Bild von Frankfurt als Stadt. Warst du schon mal dort? Ja, ich bin ja in Hessen aufgewachsen, das heißt, es gab regelmäßige Schulausflüge nach Frankfurt, aber dann halt irgendwie so Geschichten wie, man kennt da den Hauptbahnhof und das ist halt irgendwie ein Dreckloch rundum, also mit Drogenszene und Beschaffungsprostitution und allem, was du haben willst. Man kennt irgendwie den Flughafen, weil das für uns dann auch tatsächlich irgendwie so eine Art Ausflugsziel war. Wir fahren mal Flugzeuge gucken, kann man auch mal machen, gerade wenn man irgendwie Besuch hat oder so und einem sonst nichts einfällt. Oder du fährst halt irgendwie mit dem Bus bis ans Museumsufer, wirst da rausgeschmissen, der Bus verschwindet, du gehst ins Museum, bist da 4 Stunden drin, der Bus kommt, nimmt dich wieder mit und das war's. Und was ich aber so gar nicht kannte in dem Zusammenhang war wirklich, ja, also Innenstadt Frankfurt, Römerberg, alte, neue Altstadt und solche Geschichten, das fand ich richtig toll. Also da ist auch in den letzten Jahren unheimlich viel passiert. Die haben da wahnsinnig viel gebaut und renoviert und die Altstadt ja neu gemacht, aber in alte Elemente damit eingearbeitet. Sieht wirklich super aus. Ein ganz tolles Viertel, sehr touristisch, sehr voll. Also wir sind am Sonntag da durchgelaufen und es war schon, mein lieber Schwan, ganz schön was los. Aber es war alles soweit erträglich. Also man gewöhnt sich dann ja schrittweise auch dran, dass wieder mehr Menschen unterwegs sind. Und sind dann noch am Museumsufer vorbei oder längs gelaufen, um da irgendwo Kuchen zu essen. Kamen am Dönerboot vorbei. Das war ja ein Pflichtstopp. Okay, was ist das? Dönerboot? Ja, ist ein Boot, von dem aus Döner verkauft wird. Okay, also wie so ein Fischkutter, bloß Döner. Ja, so ein, weiß ich nicht, so ein Fischkutter würde ich nicht sagen, halt mehr so ein, wie so ein Ausflugsbötchen, so ein, also jetzt einfach irgendeine Art von Boot. Mhm. Davon gibt es ein Foto, wie ich davor stehe. Ja, das ist einfach ein Boot. Da ist dann unten also auf dem Oberdeck kann man sitzen, wenn man das möchte. Und auf dem Unterdeck ist dann eben die Küche. Da wird dann Döner aus dem Fenster verkauft. Ach, schön. Und da kannst du entweder vom Museumsufer hingehen und kannst den Döner holen oder mit deinem Boot, mit dem du auf dem Main unterwegs bist, anlegen an dem Ding und kannst dann dich da versorgen lassen. Cool. Und da gibt's Döner mit Grisos. Nee. Grisos habe ich ja vor Jahren mit Vera in Wiesbaden gegessen auf dem Döner. Das war ganz super. Da hatten wir, ich weiß gar nicht, wann war ich denn das? Ach, das ist lange vor der Pandemie gewesen. Also das ist ja eine Zeit, die irgendwie lange vergessen scheint. Da war ich in Wiesbaden, habe mich mit Vera getroffen und wir haben uns da einen Döner geholt ohne Soße und sie hatte dann einen Becher Grisos dabei und das haben wir dann auf den Döner gelöffelt und das war gar nicht so unlecker. Das kann ich mir vorstellen, dass das gar nicht so schlecht passt. Ja, kann man gut haben. Genau, und von da aus ging es weiter nach Franken. Wir hatten vor, sowohl in Regensburg als auch in Nürnberg Leute zu besuchen. Und weil wir nicht so eine 100-prozentige Planung hatten und es alles ein bisschen unklar war, wir konnten uns auch nicht so richtig entscheiden, wo wollen wir stehen, haben wir uns in die Mitte gestellt in Fellburg. Und das war so ein richtig klassischer alter Campingplatz. So richtig. Also du kommst in die Rezeption rein, da stand eine Dame, die das erkennbar nun auch schon seit einigen Jahrzehnten da organisiert, die war also komplett tiefenentspannt, ja, das passt schon, das kriegen wir schon alles hin, mit einem kleinen Laden und einer Theke und das ist halt irgendwie so regionale Produkte in der Kühltheke und du siehst halt einfach dem ganzen Laden an, wenn die 2 Käse verkauft, dann ruft ihn den Bauer Schorsch an und der kommt am nächsten Tag auf ein Stück Kuchen und bringt 9 Käse für die Käsetheke. So stelle ich es mir zumindest vor. Ganz eingewachsen und so, also die schönere Ecke halt wieder für die Dauercamper. Das ist auch der Hauptteil des Platzes. Und wir standen auf so einer Wiese, wo wir eigentlich jeden Tag Camperkino hatten, weil es immer so zum Nachmittag hin füllte sich das bis zum Platzen regelrecht. Oh. Und also da war es dann wirklich voll und dann je nach Publikum auch mal bis in den Abend laut und am nächsten Morgen waren die alle wieder weg und da blieben halt so 5 bis 10 Autos blieben dann halt mal stehen. Wir waren mit, ich weiß nicht, glaube ich 4 Nächten oder fast oder 5 waren wir, glaube ich, diejenigen von denen, die da am längsten standen. Also so ein Durchreisecampingplatz. Genau, aber ganz schöne Ecke da im bayerischen Jura. Also nicht, dass wir viel von der Gegend gesehen hätten, weil wir halt immer entweder in Nürnberg oder in Regensburg waren, um Leute zu besuchen. Aber das war insgesamt eine sehr, sehr schöne Ecke. so landschaftlich mochte ich das da ganz gern. Genau. Ja, Regensburg, wie hat es dir gefallen? Superschöne Stadt. Alles, was ich gesehen habe, war sehr schön. Nur was mir aufgefallen ist, die Radfahrer da drehen völlig durch. Okay. Also das war total krass. Es gibt ja diese eine Brücke da, die die Weltkulturerbe ist. Und der Weg zu dieser Brücke aus der Fußgängerzone heraus ist relativ eng und führt dann nochmal über eine Straße, wenn ich mich richtig erinnere. Und wir wollten gerade in diese Straße einbiegen, wo dann auch noch Kaffeetische auf der Straße standen. Und an uns vorbei fuhr eine Frau mit einem Fahrradanhänger, also auch zügig, in diese Straße rein. Und ich dachte so, okay, angesichts der Zahl von Leuten, die da zu Fuß unterwegs sind und angesichts von dem, was die so an Schwungmasse mitbringt, einfach mit Fahrrad und Anhänger und was der Geier, was sie da noch drauf hatte, war das von meinem Sicherheitsgefühl her dann doch deutlich zu doll. Und sie wäre aber auch, also sie hätte es durchgezogen, sie hat auch wild geklingelt. Aber es waren dann einfach, es war so wenig Platz in dieser Straße, dass sie einfach absteigen musste und sie war halt richtig genervt, dass sie da jetzt von nicht durchfahren konnte. Von den vielen Touris, die da im Weg rumstehen. Ja, so in etwa wirkte das. Meine Güte. Okay. Ja, und also ansonsten war das alles ganz, ganz aufregend, weil wir auch, ach genau, wir haben ja in unserem Passat haben wir so ein eingebautes Navi drin, das seit der Auslieferung des Fahrzeugs an den Erstbesitzer nicht mehr ein Update bekommen hat. Oh. Ja, weil diese eingebauten VW-Navis, das ist halt auch scheiße teuer, da aktuelle Karten drauf zu kriegen. Deswegen hat das nie jemand machen lassen und wir auch nicht, weil wir halt dafür echt zu geizig waren. Und es ging ja auch immer so, weil hier, wenn wir hier so rumfahren, gibt es hier in Husum so eine Straße, die kennt das Ding noch nicht. Ja, mein Gott, ist dann so, dann fährt man halt da kurz Offroad laut Navi. Aber im Ruhrgebiet hat sich das schon als komplett nutzlos herausgestellt, dieses Ding. Wir haben dann also immer auf Google-Navigation umgeschaltet am Handy, was natürlich hart auf den Akku und auf die Daten geht. Und auch in Frankfurt war das echt problematisch, da mit dem eingebauten Navi zu navigieren. Und dann habe ich also kurzerhand ein TomTom Camper Max Pro oder wie das Ding heißt, gekauft. Okay. Einfach deswegen, weil du in diesem, das erstmal Navi, das lebenslange Kartenupdates verspricht und das, indem du einstellen kannst, ob du mit dem PKW, mit dem Wohnmobil oder mit dem Gespann unterwegs bist. Und kannst also die Maße eingeben und das Navi berücksichtigt das bei der Routenplanung. Finde ich super geil. Ist es zuverlässig? Weil wir haben so ein ähnliches, bloß halt von Garmin, aber da war ich immer so der Meinung, dass es nicht ganz so hinhaut. Wie ist es bei euch mit dem TomTom? Also bisher war ich sehr zufrieden. Wir haben keine Probleme bisher gehabt, dass wir, also wir sind nie in irgendwelche Straßen reingelenkt worden, die zu eng gewesen wären. Andererseits ist, also es gibt da die Option malerische Routen, die also solche Straßen eher mal mit einschließt, die sind aber dann für Gespanne schon gleich, werden die ausgeschlossen. Oder je nach Fahrzeugabmessung, also mit PKW kannst du das wahrscheinlich machen oder mit dem Wohnmobil. Und also bisher sind wir super zufrieden. Und ich habe das halt einfach so aus einer Frusthandlung heraus bestellt. Da waren wir noch in Frankfurt und haben gesagt, ich warte jetzt nicht, bis der scheiß Urlaub zu Ende ist. Ich will dieses Ding haben und habe mir das also in die Packstation in Fellburg bestellt beim örtlichen Supermarkt. Und dann war das Problem, dass ich mich an dieser Packstation nicht autorisieren konnte. Also ich bin dann da hingefahren und dachte, okay, du hast ja hier die DHL-App auf dem Handy, dann wird das schon irgendwie gehen. Stellt sich raus, man muss dann irgendwie ein Kundenkonto bei dieser App haben und sich damit einmal anmelden. Okay. Ja, das ging nun nicht. Ich konnte jetzt nicht das sofort erledigen, weil ich nämlich, wie war es? Ich musste nach Regensburg fahren, genau. Gesche war schon vorgefahren, hat sich da mit jemandem getroffen, den sie von Twitter kannte. Und ich sollte dann später mit dem Hund nachkommen und wir wollten uns dann Abend noch mit Judith und Stefan treffen. Und deswegen war ich ein wenig im Zeitdruck und das hat sich dann alles so ein bisschen verzögert. Und dann war ich also an dem Tag auch wieder auf die Navigation des Autos angewiesen, die auch da wieder nicht funktionierte, weil da auch wieder irgendwas war. Dann habe ich also meinen Parkplatz gefahren, habe das Handy vom Bluetooth entkoppelt und habe dann mein Handy als Navi benutzt und es war alles irgendwie dramatisch. Und ich war komplett gestresst, als ich in Regensburg endlich im Parkhaus stand und es war ungefähr das teuerste Parkhaus, das ich mir vorstellen kann. Ich habe, glaube ich, weiß ich nicht, 1,50 Euro für 20 Minuten bezahlt oder was der Geil was. Okay. Also es war schon aber ich schwimme wie in St. Peter-Ording. Ich war, ja, das ist übrigens so ein Ding, wenn ich irgendwann eine Menge Geld habe und daraus noch mehr Geld machen will, dann baue ich in St. Peter-Ording ein Parkhaus. Ja. Du brauchst kein Hotel bauen in St. Peter-Ording, du brauchst keine Ferienwohnung haben, du musst ein Parkhaus haben. Ja. Damit verdienst du Geld. Punkt. Ja. Und es war, also preislich war es mir egal, ich war einigermaßen nah an unserem Treffpunkt dran und das war alles super. Und bin dann also losgelaufen und dann war da irgendwie so ein Park in Nähe vom Bahnhof, wo ich mich mit Gesche treffen wollte. Und das war alles sehr, sehr dubios, dieser ganze Park. Okay. Also ich kam da rein, bin da abgebogen und wollte mich einfach nur irgendwo hinsetzen. Und da stand dann schon irgendwie, standen zwei Mannschaftsbusse auf dem Weg, die irgendwelche Leute kontrolliert haben. Da bin ich dann machten sich andere Leute darüber lustig, dass da jetzt die Polizei ist. Und dann so ganz von der Atmosphäre her habe ich gedacht, okay, wenn ich mich jetzt hier irgendwo hinsetze, dann kommt irgendjemand an und fragt, ob ich Drogen habe, ob ich Drogen verkaufe. Das war so mein Eindruck von diesem Park. Und tatsächlich, also ich habe, das war auch keine Bank frei. Da saß dann irgendwie, auf dem einen saß irgendwie so ein Pärchen, auf dem anderen saß irgendwie ein dicker Mann und auf den nächsten drei Bänken saßen lauter Besoffene, die rumgegrölt haben. Und bei diesem jungen Mann, also ich stand dann halt einfach auf so einem Weg, weil ich musste ja auf Gesche warten, wir waren da verabredet und das war halt der Punkt. Und bei diesem jungen Mann, da kamen immer mal Leute vorbei. Ich hörte irgendwie, dass er irgendwas sagt, ich habe aber nicht verstanden, was. Manche haben sich dann kurz zu ihm gesetzt und sind dann wieder zwei Minuten später aufgestanden und gegangen. Und ich bin relativ sicher, dass ich da mehrere Drogendeals beobachtet habe. Aber die sind sehr geschickt vorgegangen. Aber allein die Tatsache, dass die Polizei dann also mehrfach mit dem Streifenwagen durch diesen Park gefahren ist, das sagt, glaube ich, auch schon eine ganze Menge. Das hat mich sehr verunsichert. Herrje. Aber schön. So als Stadt. Aber schön. Das könnte man hinter Regensburg gar nicht vermuten, dass das so ein heißes Pflaster ist. Jede Stadt hat, glaube ich, irgendwo so einen Punkt, wo dunkle Geschäfte abgewickelt werden. Hm. Ja, da Wahnsinn. Ja, und dann sind wir noch weiter. Halt, ich muss dich mal kurz unterbrechen, jetzt. Weil nicht, dass ich das vergesse gegen Schluss. Die Campingplätze, habt ihr die jetzt alle vorgebucht gehabt oder wart ihr auf gut Glück losgefahren oder wie habt ihr das gemacht? Ich wollte gerade noch sagen, dass wir dann noch für eine Nacht nach Nürnberg gefahren sind. Mhm. Und bis Nürnberg hatten wir alles vorgebucht. Aha, okay. Und danach hatten wir keinen Plan mehr. Mhm. Genau, wir sind also in Nürnberg hatten wir den von Freitag auf Samstag noch gestanden, weil es da auch so Planungsfragen gab, die unklar waren. Und da standen wir im Knaus Campingpark direkt am Stadion, also zwischen Stadion und Messe, was eigentlich ein total schöner Platz ist, war für mich halt komplett verwirrend. Also wir kamen an in der Mittagspause. Ja. Und ich habe gedacht, okay, fährst mal ran und meistens ist ja irgendwo an der Schranke so eine Stelle, wo du dich hinstellen kannst. Mhm. In diesem Fall jetzt halt nicht so ganz. Also Schranke war zwar auf, aber irgendwie so, ich wollte da nicht reinfahren. Direkt an der Schranke konnte man nicht so gut stehen, weil man dann mit dem Heck schon wieder vom Platz runter war. Da war dann zwar nur ein Wanderweg. Für den Fahrradweg, genau. Ja, ne, aber hatte ich dann auch keine Lust zu, dann bin ich da rückwärts wieder rausgefahren. Dann kam von hinten ein Wohnmobil, der hat halt überhaupt nichts gemerkt und schloss dann zu uns auf, also musste ich dann irgendwie da stehen bleiben. Und dann ist der zum Glück Richtung Rezeption gegangen. So wusste ich also, wenn ich jetzt den Wagen bewege, wird er nicht noch mehr hinter mir herfahren. Mhm. Also kurz reingefahren, bin dann rückwärts umdrehenderweise aus dem Platz da wieder raus und dann haben wir uns irgendwo da im Stadion an die Straße gestellt, um die Mittagspause abzuwarten. Ach so, okay. Und waren dann in der Gaststätte am Zeppelinsfeld. Mhm. Ein ganz netter kleiner Biergarten mitten in einer Kleingartenkolonie. Und die haben ganz fantastische Käsespätzle. Oh, okay. Super. Also eine riesen Pfanne, so eine riesen Gusspfanne mit den Käsespätzle drin. Lecker. War richtig gut. Mhm. Ja. Schön. Und da haben wir die Mittagspause verbracht und sind dann reingefahren. Da ist mir eine Panne passiert. Also ich war sowieso schon so ein bisschen irgendwie so alles irgendwie stressig und bla bla bla und wollte dann schnell anmelden, steig aus und nehme völlig selbstverständlich den Schlüssel mit und im Weggehen schließe ich das Auto ab. So wie ich das halt normalerweise mache, wenn ich irgendwo das Auto abstelle. Und jetzt saß halt Gesche noch drin. Und dieses Auto geht nicht auf von innen. Du kommst da nicht raus. Echt? Das ist so krass. Ich dachte, das ist so ein Notding, dass man da rauskommen muss. Also, hätte ich auch gedacht, aber nee. Okay. Und dann hat sie halt irgendwie, wurde sie dann langsam so ein bisschen misstrauisch, weil ne, dann geht dann auch ja kein Fenster auf oder so. Und sie saß da mit dem Hund und hat mir dann halt eine Nachricht geschrieben, mein Telefon lag in der Tür. oh Gott. Das war, also das war wirklich... Ja, wie hast du nicht gemerkt, dass deine Frau nicht hinter dir herkommt oder was? Dass sie nicht mitkommt zum Check-in, das war klar. Also das macht immer einer von uns. Also einer von uns beiden geht immer alleine rein, um uns anzumelden. Ach, verstehe. Okay. So, und ja, jetzt saß sie in dem Auto und war buchstäblich gefangen. Also es gab keinen Weg da raus. Das, Oje, so habe ich meine Raumangst gekriegt übrigens. Ja. Da hat mein Vater, ich habe immer, als Kinder konnte man immer hinten im Kofferraum sitzen, weißt du, wenn du da so ein Kombi hattest und so, du warst ja nicht angeschnallt, konntest hinten drin sitzen, da ist mein Vater immer in die Garage reingefahren und hat mich dann hinten aus dem Kofferraum rausgelassen. Und ich sag beim Reinfahren noch, Papa, lässt du mich hinten raus? Und registriere gar nicht, dass er gar nicht antwortet. Und er geht raus aus dem Auto, macht die Tür zu, geht raus aus der Garage, macht die Tür von der Garage zu und ich sitze da drin. Panisch. Kacke. Alles dunkel, ich kleines Kind, weiß nicht, wie ich da rauskomme. Ja. Irgendwie habe ich es geschafft, mit Tür aufreißen, gegen die Wand donnern und mit allem Kram. Bin auch irgendwie aus dieser Garage rausgekommen, habe geheult wie Harry. Ja. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich Raumangst gehabt. Ja. Kann man aber so gut machen. Dass du dir dann einen Minicamper gekauft hast. Ne? Aber Details. Wird schon stimmen. das ist das, und jetzt kommt das, was mich an diesem Campingplatz so verwirrt hat, denn eigentlich wäre es ja jetzt kein Problem gewesen, für ein paar Minuten zum Check-in zu gehen. Es hat aber unverhältnismäßig lange gedauert, weil vor mir jemand da war, wir waren irgendwie um 2 Minuten nach Ende der Mittagspause, bin ich da reinmarschiert. Und vor mir stand schon jemand, der, als ich reinkam, schon mit der Dame an der Rezeption diskutiert hat. Offenbar ist der in der Mittagspause auf den Campingplatz gefahren, hat sich da ein Plätzchen gesucht und hat sich dann nach Ende der Mittagspause anmelden wollen. Mhm. Und das ist sowas, das in meiner Welt einfach nicht funktioniert. Da kann ich nicht mit umgehen. Es ist einfach, also in den Bewertungen dieses Platzes wird das als Feature gelobt. Viele Leute finden das gut. Ne? Ich finde es ganz, ganz furchtbar, weil sie saß da und sagte, ja, aber wir sind doch fast ausgebucht. Sie können doch jetzt, wie soll ich denn, haben Sie denn nicht reserviert? Und er so, nee, ich habe da vor 2 Stunden angerufen und sie haben gesagt, das wär noch was frei. Ja, aber eine Reservierung haben sie dann nicht gemacht. Nö, sagt er, warum? Ich bin doch jetzt da, jetzt können wir das doch machen. Und dann hat er so lange rumdiskutiert, bis sie irgendwann aufgegeben hat, richtig, und hat ihn einfach dann angemeldet und dann wird's schon irgendwie gehen. Mhm. Aber jetzt ist der Platz auch nicht so stark durchparzelliert, dass man da nicht irgendwie noch einen Platz findet. Insofern war es wohl wirklich okay. Aber ich fand das ganz, das hat mich nachhaltig verstört. Einerseits wird es als Feature angegeben, dass du das machen kannst, dass du reinfahren kannst und dir einen Platz selber suchen kannst. Ja, es steht ja nirgends. Nicht. Also es steht nirgends, also auf der offiziellen Seite steht das nicht. Es wird einfach so gehandhabt und in den Bewertungen von dem Platz, wenn du bei Google, bei Pincamp oder sonst wo guckst, da steht dann drin, ja super, man kann da auch abends spät noch reinfahren, sich am nächsten Tag anmelden oder dann bezahlen. Mhm. Und ich bin auch relativ sicher, dass da einige Leute nach Ladenschluss rein und vor Öffnung der Rezeption wieder rausgefahren sind. Ah. Denn da war doch sehr früh am Morgen sehr viel Aktivität auf dem Platz, um es mal vorsichtig zu sagen. Und also ja, gut, scheint für die ja zu funktionieren, muss ich auch nicht weiter mich einmischen. Wir haben dann einen schönen Platz gefunden und Gesche hat sich schon gefreut. Auf unserer Parzelle standen 2 Bäume in exakter Hängematten-Reichweite und sie hatte ja extra die Hängematte eingepackt. Mhm. Und dann sind wir aber erstmal in die Stadt und haben uns mit Philipp getroffen und waren auf der Kaiserburg und haben was gegessen und sind da rumgestolpert, abends noch im Biergarten gewesen. War ein ganz toller Tag. Kommen abends nach Hause, steht auf unserer Parzelle noch ein 2. Wohnwagen. Oh, der hat sich da noch mit reingeschummelt. Okay. Weil der Platz war so voll. Also die lagen auch schon im Bett. Am nächsten Morgen saß ich beim Frühstück draußen, als sie abgebaut haben. Die haben nicht einmal guten Tag gesagt oder so. Okay. Waren einfach nur sehr starr damit beschäftigt, ihre Stützen hochzukurbeln und bloß nicht hochzugucken. Nee, keine Ahnung, was da, also der, also ich fand den Platz super schön mit den Bäumen und so, das war alles prima. Ja. Wir haben auch gleich für nächstes Jahr gebucht, weil da Kirchentag ist in Nürnberg an der Messe und das ist von da halt irgendwie 3 Minuten mit dem Fahrrad. Mhm. Und da haben wir gesagt, und meine Frau geht dann dahin macht so Kirchentagssachen und ich sitze auf dem Campingplatz und chill so rum. Ja, ist ein schöner Platz, wir waren da auch schon. Der Knaus ist zwar mal ein bisschen teurer als andere Campingplätze, aber ich finde die Ausgangslage auch so schön und da ist ja auch gleich dieses Hitler-Gedöns da hinten, wo der Reichsparteitagsgelände. Ja, genau, wo man dann besichtigen kann, das ist auch sehr spannend und du bist auch im Nu in der Stadt, also ist genau. Oder also, am Stadion, am Fußballstadion und so ist ja. Genau, wenn man sowas mag. Nee, das war super. Cool. Autofahren in Nürnberg ist halt so ein Ding, wo ich jetzt, also das brauche ich jetzt halt nicht unbedingt. Das ist alles irgendwie so ein bisschen verplant. Okay. Aber ja, meine Güte. Wir sind halt auch nur vom Campingplatz zum Parkhaus unterwegs gewesen, haben dann das Auto irgendwo abgestellt. Also da am Bahnhof. Und sind dann zu Fuß gelaufen die ganze Zeit. Das war auch super. Genau. Wie lange seid ihr jetzt da geblieben? Wie viele Nächte? Nur eine Nacht. Ach so, nur eine Nacht war das. Okay. Genau. Und dann haben wir uns langsam, wir sind zwei Nächte da geblieben, weil uns das so gut gefallen hat. Wir haben dann noch einen, wir sind da am Sonntag weitergefahren. Und dann habt ihr telefoniert, um den nächsten Platz zu reservieren oder was habt ihr gemacht? Ja, wir sind dann erstmal losgefahren, haben uns überlegt, so wie weit wollen wir denn und hatten dann so grob, das hatte ich mir eigentlich vorher schon so ein bisschen rausgeguckt, so die Strecke Nürnberg-Berlin, das ist eigentlich so 4,5, 5 Stunden eine Strecke, die man gut machen kann. Und das ist dann auch so, ja, das Ende meiner Komfortzone. Also so nach spätestens 5 Stunden habe ich dann auch langsam keinen Bock mehr. Und länger als 6 Stunden soll es echt nicht sein, dass ich am Stück fahre. Gerade mit Wohnwagen hinten dran, es nervt mich dann einfach irgendwann, habe ich keine Lust. Und dann haben wir angefangen zu gucken, wo rund um Berlin oder Potsdam finden wir denn was? Ach, da seid ihr bestimmt zu dem einen Campingplatz, den ihr damals als Gast hattet, oder? Haben wir versucht. Echt? Wir haben tatsächlich probiert, beim Camping Himmelreich einen Stellplatz zu kriegen. Einfach um ein bisschen Content für den Camping Caravan Podcast zu generieren. Und dann haben wir da angerufen und dann kommt so eine automatische Bandansage und du landest immer im Nichts. Okay. Also du kannst dann auswählen, für eine Neubuchung drücken sie die 1, für eine Änderung einer bestehenden Buchung die 2, wenn sie Interesse an einem Bootsliegeplatz haben, die 3, wenn sie einen Dauerstellplatz haben wollen, die 4, wenn sie was mit dem Restaurant haben, dann bitte die 5, für alles andere die 6 und so weiter und so fort. Und jedes Mal kommt, also es funktioniert nie, dass du einen Menschen dran bekommst. Also dann haben wir natürlich die 1 gedrückt für neue Reservierung. Eine Reservierung können Sie auf unserer Homepage abschließen. Bla bla bla ist der Link. Verbindung wird getrennt. Dann haben wir alles durchprobiert. Alle anderen Anliegen, die jetzt nicht aufgeführt sind, drücken Sie die 6, da fliegst du sofort aus der Leitung. Und ansonsten geht halt einfach keiner ans Telefon. Oder du wirst wieder auf die Homepage verwiesen. Und auf der Homepage kannst du aber nicht nur für eine Nacht reservieren. Oder nicht für den gleichen Tag oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Es war nicht möglich, da einen Platz zu reservieren. Und wir haben dann auch gesagt, wir fahren jetzt nicht einfach auf Verdacht hin, weil wir halt immer davon ausgehen, dass irgendwie auf dem Weg kann ja noch was sein. Wir kommen vielleicht kurz vor Feierabend an. Und dann müssen wir irgendwo draußen stehen oder müssen noch irgendwo sonst wo rumfahren. Und da haben wir keinen Bock drauf. Wo war der genau? Weißt du das noch, in welchem Camping, Bereich? Camping Himmelreich ist in Kaput, an irgendeinem See. Okay. Genau. Ja, da ist der Riegelspitze ist da in der Nähe, hätte der da hinfahren können. Ja, keine Ahnung. Wir haben dann auf dem DCC-Campingplatz in Berlin-Kladow gestanden. Ach, okay, da sind wir früher mal hingefahren. Ist das mit dem, einstöckigen Sanitärgebäude, also wo du oben duschen kannst? Ja. Genau. Ja, da sind wir früher mal hingefahren. Ja, siehst du, dann. Cool. Genau, da haben wir dann gestanden und das war halt auch wieder so ganz klassisch Camping, so wie man das kennt. Wir haben also sind da hingefahren und gesagt, hier so und so eine Nacht. War dann alles soweit klar, kriegt man noch irgendwie den üblichen Lageplan, mit das X markiert den Punkt. Und dann sind wir da hingefahren. Wir hatten noch nicht richtig den Motor aus. Da standen schon 3 Leute am Auto. Sollen wir schieben helfen? So, ich dachte, wow, Leute, langsam. Und dann, also abgekuppelt, zack, zack, war der Campingwagen in der Parzelle drin. Ich dachte, das ist noch ein bisschen zu dicht am Nachbarn. Ach Quatsch, das geht, die sind ja nicht da. Okay, dann, ja, und hier drüben ist der Stromkasten. Soll ich das Kabel schon mal mitnehmen? Ich sage, nein, ich mach das. Danke. Also super, super nett, ne? Alles ganz, ganz prima und ganz, ganz klasse. Aber dann doch irgendwie so, das kennt man ja gar nicht mehr heutzutage. Schönen Gruß an Sönke. Ja. Der wird das ja lieben. Kenne ich aber. Wir sind auch in Husum in den ersten 3 Minuten schon überfallen worden. Also es war ja sehr nett und hilfreich, ja, und ja. Die haben sich dann auch noch gefreut und ach Mensch, der Wohnwagen läuft ja leicht, da hat man ja fast gar keine Arbeit mit, das ist ja super. Und wie ach, alt was ist haben, denn der? Und, was haben Sie denn da für eine Kupplung mit so einem roten Kopf, habe ich ja noch nie gesehen. Nein. Ja, war mit, also nee, das war bei der Abfahrt, genau, das war dieses ja. So irgendwie, wir sollten dann bis 11 vom Platz runter sein, um 10 vor 11 haben wir den Wohnwagen angekuppelt, auch wieder mit Hilfe der Nachbarn, und dann verwickelt mich noch jemand in ein Gespräch, was denn das für eine rote Kupplung ist, das hätte er noch nie gesehen, und ach das, ach Schlingerkupplung, so, und dann darf man 100 fahren, ach Donnerwetter. Echt jetzt? Okay, der war ein Wohnmobilfahrer, der da halt zufällig neben uns stand. Und auch super nette Leute, alle miteinander. Das war ganz, ganz puschelig da. Aber da fing Gesche schon an, so, also wir müssen jetzt langsam mal los, dass wir vom Platz kommen. Ist auch so ein Phänomen. Da kannst du, keine Ahnung, hast Nachbarn mit denen, die gucken dich eine Woche lang nicht an. Du kommst überhaupt nicht ins Gespräch. Aber kaum, dass du einpackst, kommen sie rüber und fragen, und seid ihr auch schon und fahrt ihr auch los? Und dann, dann wird man plötzlich gesprächig. Ja, meine Güte. Alles halb so wild. genau, wir haben ganz toll in diesem, in unserem Omnia-Ofen haben wir gebacken. Es gab Kartoffelgratin. Mhm. Und da, ich bin ja ein Fan von diesem Omnia-Ofen, okay. Der ist ja einfach fantastisch. Da habe ich mir jetzt ein Thermometer gekauft, den man so in den Deckel reinschrauben kann. Dann hat man so einen ungefähren Überblick darüber, wie die Temperatur in dem Ding ist. Ah, nicht schlecht. Das ist richtig gut. Ist aber, also dieses Zubehör für den Omnia ist ja so unfassbar unverschämt teuer. Mhm. Also wir haben einfach, was haben wir? Wir hatten, als wir in, wo waren wir denn da? In Oldenburg. Da brauchten wir noch irgendwie Kleinteile. Und weil wir sowieso in dem Campingladen waren, haben wir halt noch so rumgeguckt, was es da sonst noch gibt. Das ist ja auch, finde ich ja, immer schön, wenn man so einen Zubehörladen hat, wo es dann auch mal irgendwie nicht nur 4 Tellerservice und 3 verschiedene Becher, die alle scheiße aussehen, gibt, sondern auch noch so ein bisschen anderen Kram. Irgendwie, weiß ich nicht, so Techniksachen, die du für einen Wohnwagen vielleicht mal brauchst. Okay. Und da also ein bisschen rumgestöbert und stolperte dann eben auch über diverses Zubehör für den Omnia. Und da haben wir so einen Holzuntersetzer gekauft, mit dem man den auch gleich tragen kann, weil das Ding wird ja knalleheiß. Mhm. Und dann kannst du den so draufstellen, hast dann gleich einen Untersetzer, Schrägstrich Tragegriff. Fand ich wahnsinnig praktisch, aus Bambus, und eben dieses Thermometer. Thermometer irgendwie fand ich noch halbwegs verständlich, dass das... Sag mal nix, ich würde jetzt sagen 30 Euro. 18,40. Oh, dann ist er in Ordnung. So, das fand ich halbwegs verständlich, aber jetzt darfst du dreimal raten, was dieser Holzuntersetzer gekostet hat, der in Form gefräst war, dass der Omnia genau da reinpasst. Aus Bambus. Ich würde jetzt sagen 12,95, wenn es teuer ist, 19,95? Hm. Okay. Also ganz großes Kino. Nee, und das, da haben wir ganz, haben wir mehrfach drin gebacken. Das war, also da möchte ich auch einfach mehr mitmachen mit dem Ding. Das ist total geil. Mhm. Und reicht gut, um 2 Leute satt zu kriegen. Mit 3 wird es schon, brauchst du noch irgendwie eine Beilage. Ach, so, okay. Finde ich. Also es gibt auch den, inzwischen gibt es den auch in der höheren Form. Dann hat er doppelt so viel Fassungsvermögen. Dann kommst du mit Sicherheit auch gut mit 4 Leuten hin. Okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Der hat ja richtige Google-Hoop. Nee, Google-Hoop ist doch nicht so eine Kranzform. Da hätte ich gedacht, das reicht für 2 locker. Ja, mit 2 wirst du gut satt. Das ist überhaupt kein Problem. Wie gesagt, wir waren jetzt, in dem einen Tag waren wir zu dritt. Da war es gut, dass wir noch ein bisschen was zu snacken dabei hatten. Okay. Mhm. Und was ich bei diesem Campingplatz in Klado großartig fand, das ist ja ein Riesenteil, 700 Dauercamper, die haben einen fantastischen Backshop. Also ist halt, ne, normalerweise kennst du in den meisten Campingplätzen heutzutage, gehst du an Tresen, sagst, guten Tag, ich möchte morgen bitte 4 Brötchen haben, und dann steht da eine abgepackte Brötchentüte, wo der Name draufsteht, und da sind dann 2 normale und 2 Roggen drin. Mhm. Und viel mehr Auswahl gibt's auch nicht. Und hier ist das so, weil das halt so riesig ist, dieses Teil, ist da richtig so eine Bäckertheke. Ach. Kommst morgens um 7:15 rein, da sind schon irgendwie 20 halbe Brötchen geschmiert. Es gibt irgendwie Laugengebäck, es gibt Croissants, es gibt 8 Sorten Brötchen, 4 Tageszeitungen, kriegst frischen Kaffee Und wenn du willst, macht er dir auch noch ein Spiegelei. Also völlig wahnsinnig. Total geil. Okay. Also das wäre so ein Ding, wo ich sage, da könnte man sich tatsächlich mal länger aufhalten, nur wegen des Bäckers. Ansonsten ist halt Potsdam in der Nähe, bis da an so einem See und von da aus dann natürlich auch relativ zügig in Berlin. Ich glaube, es fährt sogar ein Schiff von da, was in S-Bahn-Nähe anlegt. Mhm. Du kannst da, glaube ich, losfahren mit dem Schiff über den See und dann bist du an der S-Bahn-Haltestelle Potsdam oder so. Okay, okay. Und bis dann halt. Ich weiß nicht mehr, wie wir nach Berlin reingefahren sind. Ich glaube, mit dem Bus erstmal nach Spandau und von Spandau dann mit der S-Bahn rein. Ja, das geht auch. Irgendwie da so. Direkt am Campingplatz ist auch eine Bushaltestelle. Mhm. Ein paar hundert Meter weiter, genau. Ja, und dann, das war eine Nacht und dann sind wir halt wieder los Richtung Schleswig-Holstein und hatten noch nicht so richtig viel Bock nach Hause und haben uns dann, sind dann nach Wentorf gefahren. Okay. Wentorf ist in der Nähe von Labö. Und entsprechend also in der Kieler Bucht. Mhm. Und das war halt auch wieder so ein Fall. Also wir haben ja da unseren Stammcampingplatz in Kiel-Falkenstein, wo wir eigentlich traditionell jedes Jahr uns hinstellen, mindestens einmal. Und die waren halt voll bis unters Dach. Dann noch drei andere Campingplätze angerufen, die entweder auch voll waren oder keine Hunde erlaubt haben. Mhm. Und dann standen wir halt im Regenbogencamp in Wentorf. Das ist wohl die neueste Anschaffung der Regenbogen AG. Mhm. Haben die auch jetzt irgendwie, ich glaube, letztes Jahr, wenn ich es richtig im Kopf habe, übernommen und sind halt auch noch dabei, das so auf Regenbogenstandard zu bringen. Also Preise haben sie schon angepasst, aber alles andere noch nicht. Also gibt dann halt irgendwie so, also ich finde es ganz nett, da ist dann halt wie so ein offener Schuppen, wie so ein Carport mit der Abwaschstation, wo du dann halt so 6 Waschbecken hast, sehr kommunikativ. War dann irgendwie abends um 21:45 war dann noch Abwaschparty. Gab aber nur an 3 der 6 Waschbecken auch warmes Wasser. Und um Punkt 10 ging da das Licht aus. Per Zeitschalter. Also nicht mehr ein Bewegungsmelder, sondern nee, Zeitschalter. Nee, da war Nachtruhe, dann wird auch nicht mehr abgewaschen. Feierabend. Und auch, also eins von den Waschhäusern, da hat sie den Leuten schon abgeraten, hat gesagt, nee, nehmen Sie lieber das andere, das haben wir schon fertig, da ist das Warmwasser problemlos und hier, da kann es mal sein, dass da auch nichts warm, kein Warmwasser rauskommt, obwohl sie eine Duschmarke reingeschmissen haben, das wäre ja ärgerlich. Und ja, mein Gott, ist dann halt so. Also finde ich jetzt. Achso, die war auch mit Duschmarke. Ja, dafür, genau, musste ja, man, ich weiß gar nicht, 1 Euro oder was. Für, okay. Also, ja. Ist halt, also ich glaube, das wird jetzt auch wieder mehr werden, dass Plätze wahrscheinlich auch eher nachrüsten auf Duschmarken, einfach Energiekrise, die Preise sind hoch, das wird auch die Campingbranche noch beeinflussen. Damit das Ganze nicht so verschwendet wird und stundenlang Wasser gelaufen lassen wird. Ja, genau. Aus Sicht des Campingplatzbetreibers kann ich das verstehen, aber es ist halt, es schränkt meinen Urlaubskomfort so dermaßen ein, das ist furchtbar. Naja, aber gut. Habe ich jetzt mitgezählt? 8 bis jetzt? 8 Campingplätze? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Genau, ja, kommt 9. Jetzt noch einer. Ach so, ja, ihr wart noch nicht zu Ende. Ich dachte, ihr wart ja schon fast vor der Haustür. Aber es waren, tatsächlich waren es, also wir haben 9 Checklisten, aber es waren 10 Campingplätze. Oha, du warst einmal doppelt. Nee, wir sind dann nochmal nach Husum gefahren, weil Gesche Gottesdienst halten sollte. Wir hatten aber keine Lust auf zu Hause. Und sind dann einfach nur ganz kurz zu Hause gewesen, damit Gesche eben ihren Dienstkram machen konnte, also ihre Predigt schreiben und so, alles vorbereiten. Wir haben irgendwie, weiß ich nicht, eine Maschine Wäsche angemacht und sind dann aber gleich weitergefahren. Also die natürlich auch aufgehangen zum Trocknen, klar. Und sind dann auf den Campingplatz in Husum nach am Dockhoek gefahren. Ach, wo wir da waren, im Ringbogen? Ja, genau, richtig. Okay, ich dachte, ihr fahrt immer, wenn überhaupt, dann zu dem anderen. Ja, der war voll oder wir hatten keinen Bock. Nee, wir wollten, weil der näher dran ist, haben wir, glaube ich, uns für den entschieden. Okay. Und man kann da, finde ich, am Dockhoek auch schöner spazieren gehen als in Schobel. Ja, naja, und da standen wir dann auch noch. Sind dann am Sonntag nach der Mittagspause losgefahren nach Dänemark. Auf die Insel Rømø, oder wie sie auf Deutsch genannt wird, Röm. Das hatte ich eben schon gesagt. Da stand Gesches Schwester mit den Kindern und unserem alten Wohnwagen, den hat die jetzt. Und da haben wir uns dann noch dazugestellt für eine Nacht und waren da noch mit den Abendbrot essen und es gab Waffeln am Wohnwagen und am nächsten Morgen noch Eis und das war dann auch wieder so, und das war, fand ich ganz spannend, denn so hektisch Gesche einerseits war, dass wir in Berlin um 11 vom Platz sein mussten, so entspannt war sie dann auf Römm, wo wir auch um 11 vom Platz sein mussten. Und da habe ich so gesagt, aber wir können doch jetzt nicht noch Eis essen fahren, wir müssen um 11 vom Platz runter sein, es ist schon halb. Ach nee, kein Problem, ich gehe mal hin und frag mal. Es war auch kein Problem, die waren nicht ausgebucht, er hatte da überhaupt keinen Stress mit. Okay, dafür habe ich jetzt auch keine Erklärung. Naja, es war halt, La Familia war halt da. Ach so, also, okay. So, es war, ne, wenn das, ich glaube, da geht's dann plötzlich. Wenn wir jetzt zu zweit da gewesen wären, dann hätten wir ja auch gesagt, dann hätten wir vielleicht auch aufs Eisessen verzichtet, aber wir hatten es den Kindern halt jetzt versprochen und da war dann sowieso schon irgendwie schlechte Stimmung, weil wir angedeutet haben, dass es vielleicht nicht klappen könnte, dass wir Montagmorgen um 10 noch mit denen Eisessen fahren. Aber dann sind wir halt um 11 mit denen Eisessen gefahren und dann war der Tag halbwegs gerettet. Mhm. Und warum genau gibt es jetzt nur 9 Checklisten anstatt 10? Weil ich den Husumer Campingplatz schon mal vorgestellt habe. Aha, okay. Gut. Ja, das war unser Urlaub im Schnelldurchlauf. Hat sehr schön. Hat noch nicht mal eine Stunde gedauert, das zu erzählen. Das wird im Camping-Caravan-Podcast, wenn ich die Checklisten durchgehe, wird es wahrscheinlich ein bisschen länger werden. Du kannst einfach diese 50 Minuten von jetzt einfach dort reinschneiden. Also. Ach nee, ich werde das ein wenig anders aufziehen und formulieren. Und ich glaube, ich habe möglicherweise in meinen Notizen, die ich jetzt nicht vor mir habe, noch den einen oder anderen Punkt, den ich vergessen habe. Ach so. Den ich dann damit wir, ne, also Content Recycling ist ja das eine, aber dann soll es ja bitteschön auch zielgruppengerecht passieren. Ja, okay. Und wäre ja jetzt auch langweilig für die Hörer, die beide Podcasts hören. So, richtig. Wobei die jetzt natürlich nichts über deinen Urlaub erfahren im Camping Caravan Podcast. Ja, aber darauf können sie ja dann meinen Podcast hören. Naja. Naja, ein bisschen kann ich ja schon erzählen. Also wir waren ja auch bei euch oben in Husum. Ja. Wir hatten 10 Tage vorab gebucht, weil wir uns nicht sicher waren, ob im Juni die Campingplätze vielleicht ausgebucht wären. Ich muss allerdings sagen, der Campingplatz war kein einziges Mal zu der Hälfte belegt. Also es war mehr als genug Platz. Und auch so, wie du vorhin erklärt hast von dem einen Campingplatz, es war immer so, dass das so ein Durchgangsverkehr-Campingplatz war und die Leute morgens immer abgereist sind und dann war der ganze Platz tagsüber leer und abends sind sie dann wieder gekommen. Also war auch so, ich glaube, auf dem Weg nach Dänemark, wir haben mal Schweizer getroffen, die haben auch da übernachtet und haben gesagt, sie wollen nach Dänemark hoch. Ja. Also das wird dann so ein Durchgangsding sein, ja. Campingplatz fand ich in Ordnung. Wir hatten ein paar Mal ein bisschen Pech, weil hinterm Deich, also vorm Deich, da wo das Wasser ist, von uns aus hinterm Deich, waren so junge Leute, die dann Party gemacht haben am Wochenende und das ging dann halt bis 3:30 Uhr morgens. Ja. Und das war dann mal störend, aber unter der Woche hatten wir es sehr ruhig, also da hatten wir dann. Also jetzt war ich ja nun auch da und auch am Wochenende und ich kann sagen, die waren nicht auf der anderen Seite vom Deich. Die waren wo? Die sind auf dem Parkplatz. An dieser Hotelruine. Also da ist ja vor 5 Jahren das Hotel abgebrannt, was da auf der Deichkrone steht, das immer noch nicht abgerissen ist. Und auf diesem Parkplatz, da trifft sich so ein bisschen die Autoposer-Szene von Husum. Ah. Und ich dachte, dass die da nur Rennen fahren, auf dem Weg zur Stadt hin. Tatsächlich drehen die da auch irgendwie ihre Kreise auf dem Parkplatz und sliden darum und haben halt auch Musik an. Aha, okay, das erklärt einiges, weil ich habe noch gedacht, also da muss der Wind schon günstig stehen, damit das da hinten von der Wiese am Deich rüber schallen kann, nee. Aber dann erklärt das einiges, ja. Ja. Ah, da machen die da ihre Privatrennen, ja, das kann funktionieren, weil mein Herzallerliebster musste ja auch von euch aus mal ganz kurz zu unserem Wohnwagen fahren, weil ja ein Gewitter reingebrochen ist und ein Sturm und wir hatten unser Vordach noch draußen. Und das war sowieso schon leicht eingerissen von einem früheren Urlaub. Und da hat er es mal ganz eilig gehabt, wieder zum Campingplatz zurückzufahren und ist da halt auch etwas schneller über die Straße gefegt. Ja. Wir hatten da leider Pech, dass das. Zur Hälfte Tempo 30, ne? Ja. Ja. Ich sage es nur. Okay. ein Tuch des Schweigens. Ja, und das Zeltdach hat es jetzt wirklich zerrissen. Also wir sind dann auch auf dem Fahrt Richtung Hamburg wieder zurück, haben wir dann auch in einem Campingladen dann mal kurz gestoppt und haben geguckt, was wir uns als nächstes aussuchen werden und haben da jetzt auch wieder ein Sonnendach genommen. Es gibt ja wirklich einige Sachen, die man inzwischen kaufen kann mit abzipbaren Seitenwänden und mit mehreren Stangen dazwischen und keine Ahnung was alles. Aber wir haben uns dafür entschlossen, weil wir auch immer relativ kurz an einem Ort bleiben, dass wir einfach nur ein Sonnendach brauchen. Da läuft das Wasser auch mal runter, wenn es kurz regnet. Und man kann, keine Ahnung, wenn du gerade beim Grillen bist oder so, dann hält das auch mal für einen kurzen Moment das Wasser ab. Und ein ganzes Zelt wollen wir uns da nicht antun. Ja, und der Campingplatz, wie gesagt, hat uns super gefallen. War schön. Ja. Und für welchen Laden habt ihr euch dann entschieden? Welcher war denn das? Das war der in, was hattest du uns denn empfohlen? Osterrönnfeld, da spann an. Nee, da waren wir nicht, sondern in dem anderen in... War das St. Peter-Ording oder war das? Ich habe dir in Husum einen empfunden. In Husum? Nee, weiß ich nicht mal. Also Richtung Hamburg zurück. Wir sind dann weiter zurückgefahren und haben noch Zwischenstationen in Hamburg gemacht. Und da haben wir dann auf dem Weg, haben wir dann in einem Campingladen gehalten und haben uns da umgeschaut. Der hatte nicht allzu viel Auswahl und wir haben nur grob geguckt. Gekauft haben wir dann schlussendlich bei uns hier unten zu Hause. Aber wir haben jetzt wieder was, genau. Ja, und dann haben wir da oben recht viel erlebt. Ich war ein bisschen fußlädiert. Ich konnte nicht richtig laufen. Und da haben wir ein paar Fahrradausflüge stattdessen gemacht. Und das ist ja auch sehr schön, da bei euch oben zu fahren. Mit den Pedelecs ist es auch gegen den Wind nicht schwierig. Und da haben wir schon schöne Touren gemacht. Ja. So, und haben wir uns mit euch getroffen gehabt. Sind da ja zum Westerhever Sandleuchtturm gelaufen. Das fanden wir sehr schön. Uns richtig gut gefallen. Ja. Und Kuchen gegessen zusammen, war auch lecker. Also das habt ihr ja uns wirklich weit voraus. Also das ist die Kaffeekultur, ne? Ja, ja. Oh, und herrlich. Wobei da, also der Kuchen war ja nur wirklich nicht schlecht, wo wir da waren, aber war halt auch nicht super geil. Also wir haben dann schon so für uns gesagt, so auf der internen Checkliste für wo fahren wir mit Besuch hin zum Kuchenessen, ist der jetzt nicht ganz vorne. Der Laden. Aber der bei Christinas, da bei euch ums Eck, ist ja fantastisch. Hervorragend. Ja. Das ist also ein Traum. Wir müssen uns, heißt ja auch Christinas Traumkuchen, und wir müssen uns immer sehr stark disziplinieren, dass wir nicht, also dass wir bestenfalls einmal am Wochenende hingehen und dann nur zwei Stücke Kuchen kaufen und nicht alle. Ja. Denn das möchte man ja eigentlich. Also stehen da regelmäßig drin und sagen so, ich kann mich nicht entscheiden. Und der Carrot Cake, der muss eigentlich immer mit und der Käsekuchen muss eigentlich auch immer mit und dann kommt meistens doch noch irgendwie ein oder zwei Stücke extra. Es lässt sich nicht vermeiden. Ja, ja. Die hat das auch sehr gut gelöst. Die hat ja diese Kuchenvitrine und da ist eigentlich von jeder Kuchensorte, die sie gerade dort hat, hat sie dann nur ein Stück reingestellt. Und wir waren etwas irritiert. Wir kommen da rein und denken mir, okay, sind das jetzt die restlichen Stücke oder was? Waren etwas irritiert. Und dann haben wir gesagt, ja, wir würden gerne dieses Stück da nehmen. Und da sagt sie, ja, kein Problem, sonst noch irgendwas? Und dann ist er nach hinten gesprungen in die Küche und hat dort dann den Kuchen aufgeschnitten und rausgebracht. Genau. Ja, das ist total schlau. Also der Raum ist halt relativ klein, ne? Wenn man sich jetzt überlegt, da müsste man einen Tresen hinstellen, der müsste gekühlt sein. Das nimmt einen mordsmäßigen Platz weg. Und sie hat ja immer so zwischen 8 und 10 Kuchen, die sie da anbietet, plus vielleicht ist noch was übrig geblieben vom Vortag. Das kommt dann noch mit dazu und insofern, also so einen riesen Tresen kriegst du da zwar rein, aber dann hast du halt einen Tisch weniger. Ja, und dann kannst du auch nicht irgendwie das dann schön aufschneiden oder sonst irgendwas. Genau. Und es ist auch hinten viel besser, ja klar. Okay. Ja, und das ist eben auch so eine Pandemiefolge, also gefühlt, den Laden gab es schon vorher und dann konnte man da draußen sitzen auf so einem kleinen Schotterplatz. Fand ich alles immer eher ungemütlich. Und dann hat sie, als die Pandemie losging, hat sie ja dann relativ zügig wieder aufgemacht und hat dann eben vorne an der Tür gleich einen Tisch hingestellt. Konntest du klingeln, dann kam sie vor, dann gab es was zum Mitnehmen. Und da standen die Leute auf einmal Schlange. Und sie hat dann immer auf Facebook, meldet sie sozusagen schon immer an, was sie dann an Kuchen macht oder fragt dann auch mal, was wünscht ihr euch? Und dann kannst du halt schon per Facebook-Nachricht vorbestellen und musst dann nur noch hingehen, deinen Kuchen abholen, der steht dann schon fertig gepackt. Und das, also die macht am Wochenende um 14 Uhr auf und wenn du Pech hast, ist um 15 Uhr die Hälfte schon ausverkauft. Wir sind von einem Fahrradtour zurückgekommen und das war, ich glaube, um 14 Uhr, kurz nach 14 Uhr war das. Und dann haben wir unsere Fahrräder abgestellt und als wir alles so anschließen wollen, kommt sie schon raus und sagt, also bevor ihr eure Fahrräder hier anschließt und alles verräumt, ich muss euch gleich sagen, Kuchen ist alle. Mhm. Ich fand super nett, weil das brauchst du ja doch eine Zeit lang, bis du alles verschlossen hast. Na klar. Und so. Und dann, ja, schade, hätten wir jetzt gerne gehabt, aber gut, Pech gehabt, also von dem her. Und ist ja auch gut, wenn sie das Zeug nicht ewig stehen lässt und am nächsten Tag noch was übrig behält und so, das ist ja richtig. Ja, und sie macht das halt im Wesentlichen alleine mit der ganzen Backerei. Sie hat dann meistens noch irgendwie ein oder zwei Leute im Laden, die dann so ein bisschen hinten mithelfen, wenn ganz viel Ansturm ist. Aber dafür ist das halt auch schon eine unglaubliche Leistung, was sie da alles hinzaubert. Ne? Also es ist echt fantastisch. Mhm, ja. War wirklich sehr gut, ja. Ja, und dann haben wir noch wir haben das 9-Euro-Ticket genutzt. Weil ihr unbedingt zu Gosch musstet. Nein, weil wir unbedingt mal Sylt sehen mussten. Ja. Einmal im Leben müssen wir Sylt sehen. Es war eigentlich auch nur durch Zufall, weil wie gesagt, wenn wir nicht das 9-Euro-Ticket gehabt hätten, wären wir jetzt auch nicht unbedingt dahin gefahren. Aber wir hatten es nun mal und dann stand so die Überlegung an, was können wir so alles hier noch machen. Da habe ich gedacht, wie weit ist jetzt eigentlich Sylt entfernt? Und habe ich dann am nächsten Tag mal gegoogelt und tatsächlich eine Stunde Zugfahrt ungefähr. Und was gibt es Besseres, als im Zug über diesen Damm da zu fahren? Ist ja viel einfacher als jetzt irgendwie mit dem Auto oder so und viel billiger. Und fanden wir super. Wir sind dann mit dem Auto noch bis zu dem Parkplatz in Husum gefahren, sind dann, das sind den Kilometer, ist es glaube ich, bis zum Bahnhof gelaufen. Mhm. Ich habe herzhaft lachen müssen. Ihr seid ja wirklich international aufgestellt, gell? Ja. Ja, ihr heißt ja nicht nur Husum, sondern Hüsem. Ja, das ist Friesisch. Ja, und ich habe gedacht, Türkisch. Nee. Nein, das ist eine Entscheidung des des Kreistages, dass in Nordfriesland alle Straßenschilder und alle Hinweisschilder zweisprachig sein müssen. Ja. Das ist eine anerkannte Minderheitensprache. Friesisch ist in Schleswig-Holstein als eigene Minderheitensprache anerkannt und wird auch entsprechend gefördert vom Land. Aha. Und wenn du hier durch die Gegend fährst, dann siehst du auf ganz vielen Ortsschildern, auf ganz vielen Straßenschildern, dass es zweisprachig steht. Ja, also das mit dem Türkisch war jetzt natürlich ein Witz, aber ich habe gedacht, dass es vielleicht platt ist, aber Friesisch, das habe ich jetzt nicht gewusst. Aha, okay. Ja, und im Zug, wenn du drauf achtest, sind, sobald du in Nordfriesland bist, auch die die Haltestellen ansagen. Zweisprachig. Das war wenn du richtig, genau. Nach Süden weiterfährst und über die Eider nach Dithmarschen rein, dann hört das auf. Das ist nur ausschließlich in Nordfriesland. Ah, okay. Ja gut, das haben wir jetzt nicht mitgekriegt, weil wir ja nach Norden gefahren sind, aber halt bei jeder Station wurden wirklich zwei Namen genannt. Das ist richtig, ja. Ja, genau. Und da haben wir uns einen Tag auf Sylt rumgetrieben, haben dann dort einen Spaziergang gemacht, einen länglichen, am Strand entlang. Bis nach, lass mich lügen, wo ist Gosch? Wie heißt der Ort da hinten? Hat der nicht ungefähr 20 Restaurants auf Sylt? Das war, ja, gut, aber Westerland? Westerland, genau, Richtung Wenningstedt? Kann sein. Genau, das sind so 3,5 Kilometer, 4 Kilometer, die sind wir dann am Strand lang gelaufen, sind dort bei Gosch eingekehrt und dann dachte ich mir, okay, was machen wir jetzt noch? Irgendwie haben wir noch nicht also, so diese spezielle Meile gesehen, wo Champagner-Partys gefeiert werden und so. Wo können wir denn jetzt noch hinfahren? Und dann fiel mir ein, dass man ja mit dem 9-Euro-Ticket eventuell die Busse benutzen kann. Selbstverständlich kann man die benutzen. Spätestens. Man konnte sie sogar früher benutzen mit dem 9-Euro-Ticket als überall sonst in Deutschland, weil sich die Gemeindevertretung Sylt nämlich gesagt hat, wenn das Ticket schon Ende Mai verkauft wird und erst ab 1.6. gilt, wenn die Leute das schon haben, dann können sie es auch benutzen. Also durfte man schon im Mai auf Sylt mit dem dortigen ÖPNV unterwegs sein. Aber nur ausgewähltes Publikum, keine Punks. Auch die Punks, wenn die ein 9-Euro-Ticket sich gekauft hätten, hätten die da mitfahren dürfen. Hätten die. Haben sie aber nicht. Sie haben sich um die, wie heißt sie, Wilhelmina da geschart. Genau. dieser komische Brunnen. Aber ich glaube, wir hätten auch mit dem Kurticket mit den Bussen fahren können. Also wir hätten, glaube ich, zwei Varianten wählen können. Ja, und dann sind wir noch nach Kampen gefahren, haben dort die Schönen und Reichen gesucht und die tollen Autos. Und also mein Herzallerliebster guckt ja gerne nach teuren Autos. Und er meinte, ja, sie wären schon vermehrt unterwegs gewesen. Aber er hätte sich das Ganze auch ein bisschen spektakulärer vorgestellt. Also dieses High Society, wie man sich das einbildet, wenn man von Sylt hört, haben wir jetzt nicht vorgefunden. Ja, was habt ihr denn erwartet? Ein Zoo mit goldenen Käfigen, wo die drin sitzen und Champagner trinken? Oder? Nee, das nicht, aber man hat ja immer so, wenn man die wenigen Ausschnitte im Fernsehen sieht, dann sieht man immer so lange Flaniermeilen mit einem Laden nach dem anderen und eine Bar nach dem anderen. Also so wie, keine Ahnung, wie Jesolo oder Rimini, kilometerlange Strände, wo da die ganzen Reichen ihre Feste feiern, Feten feiern und in den Bars sitzen. Ja, aber schon sehr eingeschränkt. Also, nö. Es ist halt Sylt und nicht Rimini. Aber das ist da ja, und wenn man da tagsüber hinfährt, dann sitzen die natürlich alle da und kurieren sich von der letzten Nacht im Ponyclub aus. Kann auch sein, aber deswegen muss man ja trotzdem die Location erkennen oder sehen oder so. Und das fanden wir erfreulich harmlos. Also wir hätten es uns anders vorgestellt. Und es ist allerdings auch keine Insel, wo ich sagen würde, wir müssen da Urlaub machen. Also dann kann man auch, keine Ahnung, nach Kühlungsborn fahren oder nach St. Peter oder sonst irgendwo hin. Also ich müsste jetzt nicht auf einer Insel eingesperrt sein und durch den Damm getrennt, um dort Urlaub machen zu können. Auch wenn die landschaftlich wirklich sehr, sehr schön ist, aber halt nichts, was man nicht woanders auch vorfindet. Also wie zum Beispiel auf Rügen oder sowas würdest du auch sagen, muss ich nicht hin. Doch. Aber das ist irgendwie größer und weiß auch nicht. Da gibt's mehr landschaftliche Highlights und Unterschiede. Also wenn du auf Rügen bist, da kannst du ja wirklich, wenn du da einmal querbeet fährst, siehst du ja 10, 12 verschiedene Landschaftsarten dort. Und das habe ich jetzt auf Sylt jetzt nicht so erlebt, sondern ich hatte mich ein bisschen eingeschlossen gefühlt und habe gesagt, nee, also hier 2 Wochen würde ich nicht unbedingt aushalten. Wenn man jetzt kein Strandtyp ist, der wirklich stundenlang am Strand liegen kann oder vom Wohnwagen sitzen kann oder so, sondern wirklich ständig unterwegs ist, hätte ich das wahrscheinlich nach 4, 5 Tagen abgefrühstückt und würde sagen, okay, reicht, jetzt könnte ich weiter. Und auf Rügen ist es doch anders. Also da kannst du viel mehr erleben, viel mehr unternehmen und hast auch, wie gesagt, diese verschiedenen Landschaftsformen und ja, doch. Ja, und dann sind wir, wie gesagt, noch an Hamburg, auf dem Rückweg, haben wir in Hamburg Zwischenstation gemacht, ein paar Tage. Und da war eigentlich geplant, einiges an Sightseeing. Und es war geplant, das Miniaturwunderland. Das haben wir dann auch gemacht. Und das fand ich wirklich ganz, ganz, ganz toll. Haben wir uns noch nie irgendwie vorgenommen. Klar, wenn man so Hamburg irgendwie was unternehmen will, dann wird einem das immer als Highlight angezeigt und dass man da unbedingt gewesen sein muss. Aber es hat uns nie so gereizt, dass wir gesagt haben, wir müssen da unbedingt mal hin. Dieses Mal hat mein Herzallerliebster drauf bestanden. Ich weiß nicht, wie er drauf gekommen ist. Ich glaube, auf irgendeinem Fernsehsender gibt es da eine ganze Serie mit denen. Und da muss er mal reingezappt haben. Und deswegen haben wir uns da leider 2 oder 3 Wochen vor unserem Urlaub erst darum gekümmert, Karten zu bekommen. Und das war nicht ganz einfach. Und da kann ich eben nur empfehlen, da schon früher anzufangen, Karten zu reservieren. Okay. Weil wir nur noch zu bestimmten Zeiten Karten bekommen hätten. Und das hat eben mit der Zugverbindung vom Campingplatz aus nicht immer so gut gepasst. Und wir haben das Problem jetzt so gelöst, dass wir eine Führung mitgebucht haben, die dann zusätzlich nochmal 17 Euro gekostet hat. Aber dadurch haben wir einen Termin in einem Zeitslot bekommen, wo wir mit dem Zug, also nach dem Frühstück, bequem hinfahren konnten. Was wären denn sonst die Zeiten gewesen? Also man kann ja grundsätzlich in Hamburg auch ohne Miniaturwunderland Zeit verbringen. Also, oder habe ich jetzt, also, ne, oder habe ich was falsch verstanden? Hättet ihr so früh da sein müssen oder hättet ihr so spät da sein müssen, um noch ohne Führung reinzukommen? Sowohl als auch. Also sagen wir mal, wir hätten vom Campingplatz losfahren können und wären zwischen 8 und 10 dort gewesen. Und du hast in dieser Zeit kein Ticket gekriegt, sondern erst wieder um 12.30 Uhr oder so. Naja gut, dann kann man ja sagen, wir verbringen ein wenig Zeit an den Landungsbrücken und gucken uns Ja, aber wir haben ja gedacht, wir brauchen den ganzen Tag. Ach so. So, und ja, und wollten ja dann auch zwischendrin essen gehen und nicht unbedingt drin essen gehen, sondern hinterher und so. Und da haben wir das ein bisschen hin und her geschoben und irgendwann kamen wir drauf, wenn wir ein Ticket buchen für eine Führung, können wir rein, wann wir wollen. Mhm. Also dann können wir ankommen, wann wir wollen, um 8, um 8:30, um 9, um 9:30. Wir können dann auf jeden Fall schon rein. Und das waren wir dann auch. Wir waren, glaube ich, kurz nach 9 vor Ort und konnten dann gleich reingehen. Haben uns dann erstmal noch eine Stunde umgeguckt und hatten dann die Führung. Die Führung hat eine Stunde gedauert und war wirklich wahnsinnig interessant. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Das Ganze führt dann halt, also wir haben die Führung Backstage irgendwie oder hinter den Kulissen hieß die, glaube ich, haben wir gebucht. Und dann wirst du auch wirklich gleich von Minute 1 wirst du gleich hinten reingeführt. Also die stand da, hat uns begrüßt, hat eine Seitentür aufgemacht, hat gesagt, folgen Sie mir. Und dann konntest du dich da reinquetschen und bist dann halt hinter diese Kulissen geführt worden. Und da muss man sich, glaube ich, auch richtig quetschen. Ne? Das ist also für Dicke ist das nix. Nein. Und Dicke und etwas unbeweglichere auch nicht. Also du musst dich teilweise auch bücken und irgendwo durch und drunter durchkriechen und gleichzeitig dann 3 Stufen hochnehmen und trotzdem gebückt laufen. Also es war schon akrobatisch teilweise. Also Hut ab vor den Menschen, die dort arbeiten und sich da über diese ganze Konstruktion drüber balancieren müssen. Die haben teilweise auch Kräne drüber, wo sie sich einhängen können, wie so ein Kletterer, und dann drüber geführt werden über die Anlage und da mal eine halbe, dreiviertel Stunde sitzen und irgendwas reparieren. Also hängen und etwas reparieren. Mhm. Bauchüber. Also schon sehr spannend. Und was ich auch sehr liebevoll gefunden habe, die haben hinten auch Sachen aufgebaut, die man von vorne gar nicht sehen konnte, die du also nur gesehen hast, wenn du die Führung mitgemacht hast. Ja. Und dadurch war das so ein Zusatz. Erlebnis für jemanden, der das Ganze einfach nur von hinten sieht. Okay, du siehst die Züge, die da zwischendrin irgendwo parken, bevor sie wieder losfahren. Du siehst die kleinen Autos, die da geladen werden, auf so Kontaktschleifen. Ja. Solche Sachen. Aber das hast du dann gesehen und konntest es in dem Sinne, okay, habe ich gesehen, abhaken. Aber weil die Tour doch eine Stunde gedauert hat, haben sie immer wieder mal so Sachen eingebaut, so ein Geisterschiff, das siehst du von vorne fast gar nicht, wenn du nicht wirklich detailliert hinguckst. Und das hattest du dann als Führungsteilnehmer, hattest du das dann genau vor der Nase und hast mal wieder was anderes gesehen, ja. Ja, man sieht ja sowieso so wahnsinnig viel nicht eigentlich, wenn man da ist. Ne? Also es sind ja ganz viele Sachen. Also wir waren einmal da und haben einen sehr frühen Termin uns gebucht, damit wir halt, weil wir gesagt haben, wir wollen wirklich die Randzeit nutzen, wenn es dann irgendwann voll wird, dass wir dann schon durch sind im Idealfall. Und es wurde dann so ab 10 immer voller und so ab 12 war eigentlich schon kein, also hat man schon, kam man schon nicht mehr so nah dran, wie wir gerne gewollt hätten. Und da war bei mir aber dann auch irgendwann so das maßvoll, dass ich halt einfach gesagt habe, okay, jetzt mir reicht's dann auch. Mhm. Also noch mehr Details und noch mehr Shishi kann ich jetzt auch nicht mehr in mich aufnehmen. Ich möchte dann jetzt auch fertig sein und gehen. Also ja, wir waren 4,5, 5 Stunden waren wir, glaube ich, drin und haben so nicht jedes einzelne Detail uns angeguckt, weil dann halt zum Schluss es eben wichtiger war, dass lassen Sie doch mal das Kind vor. Okay. Ne? Und Leute, die halt einfach dich zur Seite schieben und sagen, so, ich will jetzt auch mal hier gucken, so, dann. Also das hatten wir Gott sei Dank nicht. Also dass wir irgendwie in zweite oder dritte Reihe stehen mussten, hatten wir jetzt nicht. Wir haben mal einen kurzen Moment gewartet, da wo der Vulkan ausbricht. Da waren die halt ganz viele Menschen gestanden in dem Moment gerade und dann haben wir 10 Minuten gewartet, sind dort stehen geblieben, bis er halt wieder ausgebrochen ist. Ja. Und dann konnten wir es auch sehen. Aber sonst, so dass du in Zweier- oder Dreierreihen stehen musstest, war es jetzt nicht unbedingt. Nee. Ja. Aber wie du gesagt hast, der Kopf ist irgendwann einfach voll. Also wir waren nach 6,5 Stunden, mein Herz allerliebster hat ein besseres Durchhaltevermögen gehabt als ich. Der hat bis zur letzten Minute noch, ach, guck mal da und guck mal da und schau mal da und schau mal da. Oh Gott. Bei mir war es so ungefähr nach, ich würde mal sagen, 3 Stunden war wirklich zappen, duster alles, also ging nichts mehr. Ja, wir haben ziemlich viel Zeit am Flughafen verbracht. Oh ja. Das ist einfach toll. Was sich da alles bewegt und wer da von links nach rechts nochmal gefahren kommt und dann fliegt die Hummel durch und der Millennium Falcon und sonst irgendwas. Das ist übrigens auf meinem YouTube-Kanal das Video mit den am Abstand, zu Abstand meisten Klicks. Ah, okay. Ich habe einen, als wir da waren, zwar 2018 muss das eigentlich gewesen sein, habe ich ein Video gemacht von dem Millennium Falcon, wie er landet und dann über das Rollfeld rollt. Mhm. Und habe das bei YouTube hochgeladen, weil ich darüber im Podcast sprechen wollte. Mhm. Ja, was soll ich sagen? Seitdem hat dieses Video vom 7.10.2018 2,7 Millionen Mal aufgerufen worden. Okay. Und ich habe jetzt seit einiger Zeit dann deutlich über 2000 Abonnenten in meinem YouTube-Kanal. Okay, so, okay. Weil ich aufgrund dieses Videos, es sind aktuelle Abonnenten, ja genau, 4900. Also du meinst, wenn ich jetzt meine Abonnenten erhöhen möchte, dann sollte ich auch ein Video von dort einstellen. Ja, und es irgendwie gut verschlagworten, dass du halt in diesen Empfehlungsalgorithmus reingerätst. Denn das ist offensichtlich das, was passiert ist. Also ich habe mein Video dann auch irgendwo gefunden. Das wurde mir selber irgendwo vorgeschlagen. Und ich dachte, aha, da kommen die alle her. Sehr schön. Ja. Ich finde es auch erstaunlich, dass die wirklich so offen damit umgehen. Und wir haben dann auch gefragt, dürfen wir fotografieren, dürfen wir filmen? Und da hat sie gesagt, das ist sogar, was hat sie gesagt? Erwünscht war noch harmlos. Ja. Das jetzt, nee, das wird sogar gefordert oder irgend sowas in dieser Art und Weise hat sie es gesagt. Also ohne dem dürfen sie sich ja gar nicht raus, so auf die Art. Also, ja. Siehste. Und sie dürfen es auch überall posten, hat sie gesagt. Ja, ja, klar, solange du es verlinkst, logisch. Ja, aber ist ja auch was Besseres. Gibt es ja gar nicht als so eine Werbung, gell? Richtig. Also man will es ja dann auch wirklich, du hast ja nie zu Ende gesehen. Also auch wenn du alle Videos dieser Welt anschaust, du hast es ja nicht in Natura gesehen und willst trotzdem irgendwann mal hin und dir das anschauen. Also von dem her, ja, war ein tolles Erlebnis. Aber wir hätten auch gerne noch ein bisschen was von Hamburg angeschaut. Aber dadurch, dass ich, wie gesagt, ein bisschen lediert war, haben wir das leider nicht im vollen Umfang machen können. Und ja gut, dann haben wir ein bisschen ruhiger alles angehen lassen. Was wir uns noch gegönnt haben, war ein Restaurantbesuch bei Tim Melzer. Das wollte mein Herz allerliebster so gerne. Und ich wollte nochmal ins Onus vom Steffen Hensler. Und die zwei Sachen haben wir uns dann noch gegönnt, weil wir ja so Genießer sind und gerne mal in höherwertigen Restaurants oder in so Restaurants von irgendwelchen Fernsehköchen einkehren. Und dann waren wir da eben noch und haben sehr, sehr gut gegessen, ja. Genau. Ja. Jo, dann waren die 2,5 Wochen auch schon wieder rum. Hast du schon wieder Pläne für, habt ihr nochmal Urlaub oder wie sieht's bei euch aus? Wir werden nochmal frei haben im September. Da fahren wir mit Freunden nach Dänemark in ein Ferienhaus. Und ich möchte eigentlich auch gerne nochmal mit dem Camper los. Ob wir das noch eingebaut kriegen, bin ich gespannt, weiß ich noch nicht, weil halt so das was immer ist, so, es ist halt immer irgendwas. Mhm. So, du kannst immer irgendwie noch was tun und sei es hier irgendwie ums Haus rum, im Garten, im Haus ist immer irgendwas und man muss sich einfach das vornehmen und das gezielt freihalten und der Plan, also wir müssen halt wirklich planen und sagen, jetzt machen wir es und dann kommt aber immer dazu, dass Gesche ja nun mal am Sonntag Gottesdienst hat und am Freitag ist ihre Büroöffnungszeit. Das heißt, wir sind da sehr eingeschränkt. Es können dann halt nur irgendwie, ja, wir könnten Freitag nach 18 Uhr losfahren. Da kommst du aber schon nirgendwo mehr auf den Platz so richtig. Und wir müssen am Sonntag, so ich sag mal, bis um 9:30 wieder zu Hause sein. Und dann wird es halt auch einfach eng. So und ja, dann könnte sie sich natürlich irgendwie vertreten lassen, dass jemand anders für sie den Gottesdienst übernimmt, das geht, aber da musste halt auch erstmal jemand finden, der da in seinem eigenen Kram, den er tagtäglich so zu tun hat und vor allen Dingen sonntäglich so zu tun hat, dann auch dafür noch Zeit findet. So, also das macht das alles so ein bisschen knifflig, aber mal gucken, vielleicht kriegen wir es auch mal hin, dass wir irgendwie uns unter der Woche mal für 2 Tage rausziehen und einfach sagen, so, wir fahren dann einfach mal von Dienstag bis Donnerstag weg oder so. Ja, du bist ja von der Arbeitszeit flexibel, das könntet ihr ja machen. Theoretisch könnten wir das machen. In der Praxis scheitert es dann doch meistens an irgendwelchen Sachen, die dann doch noch aufploppen, aber wollen wir auch nicht meckern. Ja, also klar sitzt man manchmal da und sagt, Mensch, ne, also wie war das denn? Wir hatten irgendwann, haben wir irgendwo gesessen? Ach, das war, als wir in Wilhelmshaven waren im Mai. Da saßen wir dann auf dem Campingplatz am Samstagnachmittag und Gesche und wir guckten so auf den Teich und Gesche guckt mich an und sagt so, man kann es dir vorstellen, es gibt Leute, die haben das jede Woche. So, freitagsnachmittags bis sonntagsabends frei. Mhm. Und dann waren wir uns aber einig, dass wir damit auch nicht glücklich werden würden. Also wir können das wahrscheinlich beide nur für einen sehr begrenzten Zeitraum, dass wir sagen, wir haben Montag bis Freitag, jeden Tag von 9 bis 17 Uhr oder von 9 bis 18 Uhr wird gearbeitet und dann muss das auch fertig sein. Das hat zwar auch irgendwie seinen Reiz, dass man dann auch wirklich Feierabend hat und fertig ist und keinen Abendtermin oder nicht irgendwie morgens um 6 irgendwo sein muss, aber irgendwie, nee, wir sind uns eigentlich ziemlich einig, dass wir das so nicht könnten. Okay. Weil eine normale Woche sieht halt so aus, dass wir an manchen Tagen halt auch einfach gemütlich um 10 gemeinsam frühstücken und die Füße auf die Fensterbank legen und uns angucken, welche Autos bei uns vorm Wohnzimmerfenster vorbeifahren. Das könnten wir dann ja auch nicht. Mhm. So. Mhm. Na, und mein Mittagsschlaf, um den Kreis eben noch zu schließen, der würde dann ja auch sehr regelmäßig sehr ausfallen. Also das ist ja auch nichts. Mhm. Ja, wie man es gewohnt ist, gell? Ja, genau. Ich finde es immer ganz schön, wenn man eine Struktur hat und weiß, wann man abschalten kann und sich um nichts mehr kümmern muss. Und von dem her bin ich dann immer ganz froh, wenn Freitagnachmittag Schluss ist und ich weiß, Samstag und Sonntag kommt garantiert nichts auf mich zu. Und ja, jetzt durch Homeoffice musste ich schon ein bisschen drauf achten, dass das nicht verschoben wird, das Ganze. Weil ich finde es so ganz angenehm, weil du kannst dann wirklich mal einen Haken dahinter machen. Schneller einen Haken dahinter machen. Mhm. Und wirklich sagen, okay, das wird jetzt nicht gelöst am Samstag und Sonntag, das wird erst wieder am Montag um 8 Uhr gelöst. So. Ja, dafür habe ich den falschen Beruf. Nachrichten sind immer, es ist immer irgendwo irgendwas, über das sich zu berichten lohnt. Und ich glaube, ich hatte noch nie wirklich regelmäßige Arbeitszeiten. Na, okay, als ich bei der Bundeswehr war, ja, okay. Und dann bei irgendwelchen Ferienjobs oder sowas. Da war ich dann aber auch eher so im Schichtdienst, auch unregelmäßig gewissermaßen. Ja, aber da war dann halt ein klar definierter Feierabend. Und es war klar, da kommt jetzt nichts mehr. So, ich lasse jetzt, ich mache jetzt das Werkstor hinter mir zu und dann habe ich meine Ruhe vor der Arbeit, bis ich es dann am nächsten Tag wieder aufmache. Ja, klar. Ja, aber das waren halt auch eher so Jobs, die ich machen musste, weil ich das Geld brauchte. Und wo keine Leidenschaft so im eigentlichen Sinn mit im Spiel war. Und das habe ich jetzt halt eher. Also klar finde ich es auch schwierig, wenn so wie heute fahre ich um 8 Uhr morgens los, um ein 10-Minuten-Interview in Hamburg aufzunehmen und fahre dann wieder nach Hause. Dafür ist dann mein Tag dann im Wesentlichen auch durch. So, ne, mit den Sachen, die ich vorher schon gemacht habe, dann schreibe ich halt noch einen Text da draus und morgen wird dann jemand sich anschauen und wird sagen, ja, geiler Beitrag, mach fertig. Dann produziere ich den ganzen Mist und bin dann auch für den Tag soweit klar und habe dann absehbar auch erstmal nichts mehr. So, und dann habe ich halt letztlich, ja, sagen wir mal, wenn man es hochrechnet mit Fahrt und Produktionszeit, habe ich dann halt auf 3 Tage verteilt einen kontrollierten 8-Stunden-Tag gehabt habe dann dafür mein Honorar bezahlt. Aber ich habe diesen 8-Stunden-Tag dann insgesamt auf 3 Tage aufgeteilt. Ja, wenn das deinem naturell auch entgegenkommt und wenn das für dich so passt, ist das ja soweit in Ordnung und du Spaß an deinem Job überhaupt hast. So, genau, klar. Ja. So, und das gibt mir dann die Möglichkeit, dass ich halt morgen über Tag hier noch einmal durch den Garten wüten kann und kann versuchen, diesem Rasen mal Herr zu werden oder ja, so lange, keine Lust mehr habe und dann gehe ich auf den Golfplatz oder lege mich aufs Bett. Das wird super. Ja, schön. Ja, finde ich auch. Ja gut, jetzt haben wir heute so viel anderes gesprochen. Wir hätten zwar noch ein paar Themen gehabt, aber ich glaube, das lassen wir jetzt heute sein, oder? Das lassen wir heute sein, genau. Genau. Wollen wir noch einen Automaten mitnehmen? Ja. Den hat uns nämlich die Mini Lanzelot zukommen lassen, und zwar Gulls Hofladen in Gerhardsbrunn in Rheinland-Pfalz. Da gibt es wohl so leckere Sachen wie Karotten-Ingwer-Aufstrich, Erdbeer-Bananen-Konfitüre, hausgemachter Pudding und Puddingpulver, Erdbeeren ohne Puddingpulver. In 500 Gramm. Ach, ohne Puddingpulver. Pudding ohne Pudding? Ach so, selber hausgemacht. Lecker. Ja, so ganz klassisch mit Zucker und Stärke und... Oh, ja. Das ist ja gut. Dann Erdbeeren in der Erdbeersaison natürlich und Eier und Dosenwurst und sowas. Das hat sie uns inklusiv Koordinaten mit zukommen lassen. Großartig. Es gibt auch, ich muss auch dringend wieder Pudding machen, seitdem ich weiß, wie das geht ohne Pulver. Mhm. Mache ich das, also es ist ja eigentlich eine Frechheit, dass es dieses Pulver überhaupt gibt, wenn man sich mal anguckt, wie einfach Pudding machen ist. Ja. Das ist ja wirklich schwierig, aber andererseits gibt es halt auch, was habe ich denn jetzt gesehen, irgendwie eine Würzmischung für Rührei. Oder eine Würzmischung für Rührei, also das Gewürz für Rührei. Genau, richtig. Ja, das kann man ja kann von dem kaufen. Münchner Sternekoch sein, oder? Nee, das war, nee. Nur jemand anders. Das war, also es gibt diverse Anbieter, die das im Programm haben. Und auch so dieses Waffelteig in der Tube, wo du nichts weiter tun musst, als ein Ei in diese Tube reintun und noch ein bisschen Milch dazu, dann doll schütteln und dann ist es fertig. Also was ist in der Tube drin, in der Plastikflasche, ist ein bisschen Mehl und ein bisschen Zucker und sonst weiter nischt. Okay. Und dafür zahlt man dann irgendwie unverhältnismäßig viel Geld, wenn man sich anschaut, dass das eigentlich nur Mehl und Zucker ist, was da drin ist. Okay. Ja. Dabei gibt es nichts Besseres als schönen hausgemachten Schokoladenpudding. Eben. Und ich möchte so weit gehen, dass wir ein hervorragendes Rezept für hausgemachten Schokoladenpudding in den Shownotes verlinken. Okay. Sehr gut. Prima. Dann haben wir noch eine Menge Kommentare bekommen. Und zwar unter anderem von Dirk, der schreibt, Servus Dotti, moin Jörn. Bei einem spontanen Parken fehlte uns das Kleingeld, also habe ich an dem Automaten nach einem Anbieter gesucht, der Apple Pay akzeptiert und nicht noch einer weiteren App meine Bankdaten mitteilen muss. Die App Easy Park ist aus meiner Erfahrung super. A, noch keine Parkzone erlebt, wo sie nicht genutzt werden kann. B, direkt aus dem Auto heraus startbar. C, häufig günstiger als Bargeld. Zum letzten Punkt noch eine Erläuterung. Natürlich will die App eine Provision, also nehmen wir an, Höchstparkdauer 5 Stunden und wir wollten 2 bis 3 Stunden parken. Mit Münzen hätte ich also für 3 Stunden bezahlt. Wir kamen jedoch schon nach einer Stunde 50 zurück und dank minutengenauer Abrechnung wird dies inklusive der Provision günstiger als 3 Stunden mit Kleingeld. Okay, so kann man es natürlich auch rechnen, genau. Ja, und das ist, deswegen bin ich Fan unter anderem von dieser App, weil es ist halt genau das. Du stellst dein Auto ab, sagst, guten Tag, ich parke jetzt hier. Manchmal muss ich dann noch irgendwie 1-2 Schritte nach rechts und nach links mich bewegen, damit das Ding wirklich die Parkzone findet. Und dann stelle ich halt meine Parkdauer ein. Ich schätze immer sehr großzügig. Ich stoppe dann halt den Parkvorgang, wenn ich fertig bin und habe dann halt automatisch den günstigst möglichen Tarif. Ist fantastisch. Ja. Aber du musstest manuell stoppen oder wenn du dich entfernst? Es geht beides. Du kannst halt, Moment. Also du stellst eine Parkdauer ein, wo du sagst, so das wird ungefähr die Zeit sein, die ich brauche. Und dann kriegst du von der App 15 Minuten vorher oder 10 Minuten vorher eine Erinnerung, ihre Parkzeit läuft ab. Und dann kannst du, wenn du dann noch unterwegs bist, die Parkzeit manuell verlängern. Das ist die eine Möglichkeit. Bis zur maximalen Parkdauer. Oder du stellst eine Parkdauer ein, was weiß ich, du stellst 3 Stunden ein und du darfst aber da nur eine halbe Stunde stehen, dann wird die Zeit zurückgesetzt. Und dann kriegst du auch eine Nachricht, dass du nicht verlängern darfst. So clever ist die App dann auch. Aber wenn ich jetzt halt sage, ich darf da 3 Stunden stehen und ich habe jetzt irgendwie eine Stunde eingestellt, so wie Dirk es beschreibt, bin aber schon nach einer halben Stunde fertig, dann kann ich in der App draufdrücken, kann sagen, jetzt beenden und dann zahle ich nur günstig. Was mir allerdings auch schon mal passiert ist, ich habe auf Stoppen gedrückt und das war dann irgendwie, ist es nicht durchgegangen, weil Funkloch oder weiß der Geier was. Und dann war ich schon längst wieder zu Hause und kriegte dann eine Stunde nach meinem Termin eine Benachrichtigung, deine Parkzeit läuft gleich ab. So habe ich dann jetzt im Endeffekt mehr bezahlt, als ich eigentlich gewusst hätte. Okay. Das kann halt auch passieren, aber das ist jetzt halt einmal in, weiß ich nicht, wie lange ich diese App schon benutze. Mhm. Also ich kann die sehr empfehlen, die ist fantastisch. Man müsste dann bloß halt einen zweiten Blick drauf werfen und sehen, dass es wirklich abgeschaltet ist. Ja, also in dem Fall, das wird dir ja auch sofort angezeigt. Ne? Drückst da drauf, dann kommt nochmal eine Sicherheitsabfrage, Parkvorgang jetzt wirklich stoppen, drückst du auf Ja und dann geht nochmal ein neues Fenster auf, Parkvorgang gestoppt, willst du eine Rechnung haben, sollen wir die per Mail schicken oder sowas. Ne? Und dann, also eigentlich sieht man es dann, also das habe ich in dem Fall einfach selber verkackt. Ich habe halt nicht gründlich genug geguckt, ob der Parkvorgang wirklich gestoppt worden ist. Ja, schon klar. Aber man würde es sehen können, wenn man nochmal genau hinguckt. Ja, ja, genau, richtig. Gut. Ja, gut. Dann hat Mini Lancelot aka Silke geschrieben, hallo ihr zwei, in puncto 9-Euro-Ticket hatte ich auch schon ein Erlebnis. Ursprünglich gekauft für einen Ausflug nach Ingolstadt und über die DB Navigator-App gekauft. Auf dieser Fahrt hat die Fahrscheinkontrolle und Herzeigen über die App super geklappt. Hab mir aber auch vorgenommen, noch einen Screenshot von diesem Ticket zu machen. Ein paar Tage später brachte ich mein Fahrrad mit Fahrradträger nach der Arbeit zur Inspektion. Zwei Tage später fuhr ich mit der Bahn in die Arbeit, um am Abend mit dem Fahrrad die 30 Kilometer wieder nach Hause zu radeln. Ich freute mich schon, die Schaffnerin bei der Kontrolle zu sehen, weil ich auch fragen wollte, ob bei dieser Menge an Fahrgästen überhaupt ein Fahrrad in der Früh mitgenommen werden könnte. Natürlich mit zusätzlichem Fahrradticket. Das wäre so auch mein Plan in der nächsten Zeit, mal ab und zu in der Früh mit der Bahn und Fahrrad in die Arbeit zu fahren, damit ich dort nicht verschwitzt ankomme und am Abend einfach entlang der Wertach wieder nach Hause zu radeln. Ich öffnete die App und mit Schrecken habe ich festgestellt, mein Ticket war weg. Alle Einstellungen überprüft, neu eingeloggt, Handy neu gestartet. Oh Gott, da hätte ich schon Schweißausbrüche. Über das Internet versucht einzuloggen, natürlich in dem Moment kein Netz. Anschließend war das Netz wieder da, aber da wird ja gleich wieder auf die App geschoben. Das wird auch gleich wieder auf die App geschoben. Inzwischen ging schon ein leicht gehetzter Blick zur Schaffnerin und was für ein Glück, sie ging in die andere Richtung. Ich versuchte weiterhin mein Glück und wollte schon fast nochmal das 9-Euro-Ticket kaufen, als ich schon im Bahnhof in Augsburg eintrudelte. In der Arbeit loggte ich mich über das Internet bei der Bahn ein und dort war mein Ticket ganz normal zu finden. Über die Auftragsnummer kam ich dann auch wieder in die App. Schloss ich die App, war das Ticket wieder weg. Also ist ja verflixt. Jetzt habe ich mir das Ticket ausgedruckt und auch zusätzlich mir als E-Mail zugeschickt und als Screenshot abgespeichert. Unterwegs hätte ich das Ticket tatsächlich nur vorzeigen können, wenn ich die App der Bahn.de installiert hätte, damit das Einloggen über das mobile Netz ins Internet mich nicht wieder auf die App verschiebt. Ja, das ist ja kompliziert. So hätte ich dann online meine Karte vorzeigen können, aber darauf muss man auch erstmal in so einer Situation kommen. So viel hat man dazu gelernt. Das Ticket gleich in Papierform bei den Verkehrsverbünden kaufen und wenn über eine App, dann auch anschließend als Screenshot speichern. Ja. Ja. Gut, das ist jetzt natürlich wahnsinnig kompliziert. Bei mir hätte es schon wahrscheinlich Schweißausbrüche gegeben, weil ich mir gedacht hätte, irgendwann, keine Ahnung, das Handy kein Strom mehr oder so. Von dem her würde ich es schon gerne noch irgendwie in der Hand haben, aber dass dann auch die App nicht funktioniert und man mit einer Komplettinstallation, das ist ja natürlich schon wirklich verzwickt. Also ich habe tatsächlich eher die Sorge gehabt, dass ich das Papierticket entweder verliere oder dass es nach 4 Wochen so abgegrabbelt ist, weil also ich habe halt die Stellen, an denen ich ein Ticket aufbewahren würde, ist halt entweder die Handytasche, also das Handy-Etui oder mein Portemonnaie. Und beides habe ich relativ viel in der Hosentasche. Das heißt, es ist immer auch irgendwie Körperwärme, möglicherweise Schweiß ausgesetzt und so. Ach so. Und deswegen hätte ich da so ein bisschen Sorge vorgehabt und habe mich deswegen dafür entschieden, das in der App zu haben. Ich gehe aber sowieso selten bis nie ohne Powerbank aus dem Haus. Das heißt, das Stromproblem, das habe ich nicht. Okay. Und ich habe das jetzt halt in der App von unserem Verkehrsverbund hier gekauft und das funktioniert super zuverlässig. Da habe ich überhaupt kein Problem. Aber das ist natürlich tatsächlich ein Problem. Also da wäre ich an Silkes Stelle auch mit sehr erhöhtem Puls aus der Situation gegangen und genau richtig, das Ticket nochmal so als Screenshot abzuspeichern, ist sicherlich nicht falsch. Ja, schön als Bildschirmhintergrund im Handy. Ja, zum Beispiel. Finde ich gut. Daniel hat uns geschrieben, Zum Parkscheinthema habe ich einige Ergänzungen. Der Strafzettel ist, auch wenn man einen Parkschein hat, anfangs gleich teuer. Teurer wird er, wenn eine längere Parkdauer nachgewiesen wird. Das geht natürlich recht einfach, wenn ein Parkschein im Auto liegt, der bereits 3 Stunden abgelaufen ist. Ich darf aber aus Erfahrung berichten, kommt die oder der Ordnungsbedienstete 3 Stunden, nachdem dein Auto einen Strafzettel bekam, erneut vorbei, bekommt es dann auch den teureren Zettel. In der Regel wird der Zeitraum darauf vermerkt. Noch kurz zum Nachlösen per App oder Parkschein. In der Regel steht am Parkscheinautomaten oder am Schild nicht nur der Preis pro Zeiteinheit, sondern auch die Höchstparkdauer. Darf ich zum Beispiel maximal 3 Stunden parken, hatte aber einen Parkschein für nur 1 Stunde gelöst, darf ich selbstverständlich danach nochmal weitere Parkscheine kaufen, solange ich insgesamt unter dieser Höchstparkdauer bleibe. Ich vermute, dass Jörns App diese Möglichkeit ausnützt, denn zumindest die beiden Apps, die ich ihm gebraucht habe, erlauben kein längeres maximales Parken als per Parkschein. Und das ist ja das, was ich auch schon gesagt habe, wenn die Höchstparkdauer erlaubt ist, dann wird die serverseitig zurückgesetzt, die eingestellte Dauer. Und er ergänzt noch, wegen dieser Busausflüge, die wegen des 9-Euro-Tickets weniger werden, wir bei uns nehmen nichts Diesbezügliches wahr und die Gruppen, die ihren Ausflug sehr am Preis orientieren, würden wohl auch ohne 9-Euro-Ticket mit Ländertickets oder Gruppentarif fahren. Mhm. Und wie schon angesprochen wurde, wird der Bus oft gebucht, um sich irgendeine Form von Komfort zu erkaufen. Sei es bei älteren oder gebrechlichen Fahrgästen, das von Tür zu Tür ohne Umstieg oder beim Junggesellenabschied das Bohrkühlschrank an Bord und wir können laut unsere Musik spielen. Bei den zahlreichen Landausflügen der Kreuzfahrtschiffe ist ohnehin alles auf Bequemlichkeit ausgelegt. Die würden niemals mit der Bahn fahren und die typische Schulausflugsfahrt findet spätestens, wenn die Bahn bedeuten würde, auf der Fahrt umzusteigen, weil keine Lehrkraft riskieren will, den Eltern von Tili Tiramisu oder Sören Sokrates die Abhängigkeit ihres Kindes zu berichten. Ja, das ist natürlich auch so ein Fall. Also hier lebe ich ja nun an einer sehr stark touristisch genutzten Strecke und für schleswig-holsteinische Schulklassen ist das Landschulheim oder eines der Landschulheime auf Sylt einfach Pflicht. Ich glaube, die müssen dahin. Das steht auch so in den Arbeitsverträgen der Lehrkräfte. Okay. Nein, also die ist einfach im Sommer. Ach so. Sind die Züge einfach voller Schulklassen. Ja. Ich bin irgendwann mal, als ich noch mit dem Zug ins Büro gefahren bin, beziehungsweise dann natürlich auch wieder nach Hause, stand ich am Bahnhof, da kam ein Zug, die Tür ging auf und da stand so eine Entsprechung einer Heringsdose, nur halt mit Menschen und Zügen mir gegenüber und eine 8-Jährige sagte, hier ist voll. Und habe ich mich da doch noch irgendwie reingeschoben, weil die natürlich doch noch irgendwie, es gab schon noch Platz, dass wir auch bequem und halbwegs auf Abstand stehen konnten. Also jetzt so ohne, also es war vor der Pandemie und es war jetzt also nicht so drängelig, wie es zu Anfang aussah. Das Problem war halt einfach nur, dieser Zug war wirklich komplett voll bis auf den letzten Platz und damals gab es noch so einen Snackwagen, der von Personal da so durchgeführt geschoben wurde und da konnte man sich dann Getränke oder Naschis kaufen und die kannten mich halt schon, weil ich ja nun jeden Tag da fuhr und auch eigentlich immer noch irgendwie was gekauft habe für die Fahrt, ein Getränk oder so. Und die stand dann so 20 Meter entfernt an der anderen Tür, winkte mir noch zu. Und ich sage ja, wenn du jetzt hier nicht vorbeikommst, dann kann ich auch nichts kaufen. Also haben wir uns angegrinst. Und die eigentliche Schwierigkeit ist aber, auf der Marschbahn, wenn man von Süden fährt, Richtung Norden, Richtung Husum, dann gibt es da noch 3 Stationen, wo die Tür des Zuges in Fahrtrichtung rechts aufgeht. Okay. Ab Heide, also bis Heide und dann noch 3 Stationen geht der Ausstieg auf der rechten Seite und dann wechselt der in Husum auf die linke Seite. Da hatten jetzt aber nun mindestens 2 Schulklassen ihre Koffer aufgestapelt. Ach. Das heißt, ich habe also die komplette Fahrt von Friedrichstadt bis Husum, das sind 7 Minuten, versucht, den Kindern und dann später den Lehrkräften, die irgendwo im Erste-Klasse-Abteil auf dem Boden lagen und dösten, klarzumachen, dass diese Koffer jetzt entweder da wegkommen oder gleich unfreiwillig auf dem Bahnsteig liegen, wenn nämlich irgendjemand, im Zweifelsfall ich, die Tür aufmacht. Es war, also, okay. Ja. Ich bin ganz froh, dass ich das nicht mehr muss. Ja. Ich war auch wahnsinnig erstaunt, wie viele Kinder auf Sylt in solchen Landschulheimen Urlaub machen können, weil wir sind ja in Husum eingestiegen und da war eine kleine Schulklasse von vielleicht so knapp 20 so halbhohen Kindern mit 3 begleitenden Lehrerinnen Und da hat der Mann von der Bahnhofsmission gesagt, ja, gehen Sie lieber mal ein bisschen weiter nach hinten, dann ist die Chance größer, dass Sie mit der ganzen Schulklasse in einen Waggon rein können. Und dann wollten die bei uns einsteigen. Und dann haben wir zwei gedacht, okay, gehen wir halt noch mal ein Stückchen weiter nach hinten. Nehmen wir halt das in den letzten Waggon. Dann sind wir weiter nach hinten gelaufen und sind dann rein in, als der Zug kam, rein in diesen Waggon, haben uns hingesetzt, waren richtig froh, dass wir noch einen Sitzplatz gefunden haben und dass es relativ leer war. Plötzlich geht die Tür auf und die 20-köpfige Klasse kam von vorne durchgeschoben durch zwei weitere Waggons und hat sich dann bei uns so ein bisschen ausgebreitet. War allerdings recht unterhaltsam. Und als wir dann in Sylt ankamen und ausgestiegen sind, haben wir nicht unseren Augen trauen können. Das waren ja nochmal rund, ich würde sagen, 15 Klassen, die da rausgeputzelt sind aus dem Zug. Also die fangen, also der sammelt quasi von Hamburg an, wenn der losfährt in Altona, sammelt der nur noch Schulkinder ein. Ja, das ist beeindruckend. Und abends, als wir wieder in den Zug eingestiegen sind, haben wir gewartet am Bahngleis und dann gingen die Türen auf und dann kamen dann die etwas älteren Schüler auch in, keine Ahnung, nochmal so 10, 12 Schulklassen, habe ich gedacht, das kann doch gar nicht mehr sein, so viel kann doch die ganze Insel gar nicht greifen, das ist ja unglaublich. Ja. Und sind wir rein in den Zug und das war ein Saustall da drin. Das sah aufs, also völlig, alles vermüllt und alles Cola über den Boden gelaufen und alles Mögliche. Das waren dann die älteren Schüler, die Sauerei veranstaltet haben. Ja. Ja, das ist auch sowas, wo Lehrkräfte sich nicht mehr drum kümmern. Also ich habe da, das war aber auf einer Fahrt nach Kiel, wo eine Schulklasse, aber auch eher so knapp über Grundschulalter. Und das Abteil, also ich nehme immer gerne das erste Klasse-Abteil auf der Fahrt, weil es da Steckdosen gibt und ich dann meine Powerbank entlasten möchte. Und dann hast du vor allen Dingen auch einen Tisch. Und dann habe ich immer, ich habe immer irgendwas zu tun, wenn ich unterwegs bin mit dem Zug und dann ist das ganz gut. Jedenfalls, als ich reinkam, saßen da halt irgendwie 3 oder 4 Kinder drin aus einer Schulklasse, die. Und der Rest vom Zug war ziemlich voll. Das ist der andere Grund, warum ich gerne erste Klasse fahre im Nahverkehr, weil man halt häufiger einen Sitzplatz bekommt. Und die haben eine Sauerei gemacht. Da waren also 2 Chipstüten ausgeschüttet, da lagen irgendwelche Getränkeflaschen immerhin verschlossen. Und ich bin normal keiner, der irgendwie so jemanden anscheißt oder sowas. Aber in dem Fall habe ich dann doch die Lehrerin angesprochen und habe gesagt, so, wollen Sie hier vielleicht mal reingucken? Das ist nicht in Ordnung. Okay, irgendjemand also die waren mit der Aufsicht und haben sie das dann ausgelöst. So, die sind da halt einfach, so, es gab keine anderen Sitzplätze mehr und da hat die wahrscheinlich irgendjemand, im Zweifelsfall die Lehrerin, weil auf der Strecke selten Schaffner unterwegs sind, hat gesagt, ja, dann setzt euch doch da rein. Dann müsst ihr nicht auf dem Boden sitzen. Und die haben da, die sind auch, als ich reinkam, mit großen Augen und sehr zügig aus dem Abteil rausgegangen. Weil die sich schon ungefähr denken konnten, was jetzt gleich passieren würde. Aber die kamen dann halt auch wieder rein und haben dann doch vergleichsweise gründlich da aufgeräumt und das alles irgendwie eingesammelt und entsorgt. Immerhin das hat dann funktioniert. Aber die Ansage wollte ich halt nicht machen. Wenn dann irgend so ein random Typ ankommt, ist nie cool und dann sollen das gerne die Lehrpersonen. Sie erziehen nicht meine Kinder. So sieht es aus. Ja. Ganz genau. Okay. So. Schon klar. Ein Kommentar fehlt, glaube ich, noch. Der von Martin? Genau. Da spricht er mich an, nämlich es gibt nun mit dem ID4 Pro 4Motion eine neue Allradvariante. Ach, das ging um das E-Auto, genau. Ja. Aus der ID-Serie. Gegebenenfalls ist das etwas, was für euch in Frage kommt. Transparenzhinweis, Hersteller ist gleich mein Arbeitgeber. Ah ja, das müssen wir uns mal angucken, genau. Ja. Wobei, der ID4 ist natürlich auch schon ein ziemliches Schiff. Schon, okay. Also, Golfklasse oder was? Nee, Golfklasse. Also, mein Schwiegervater fährt ein ID4 und das ist, ich habe keine echte Entsprechung. Also, Golfklasse ist der nicht. Okay. Das ist, da würde ich den ID3 einsortieren. Der ID4 ist da nochmal eine Nummer größer. Der ist schon auch, wollen wir ehrlich sein, also, der ist schon schick. Und wenn das ein Thema ist, sich ein neues Auto zu kaufen, also wirklich neu, dann wäre das auch einer, den ich im Blick haben würde, aber das machen wir halt nicht. Also das ist bei uns eine generelle Überlegung, da sind wir uns auch einig, dass wir halt eher gebrauchte Sachen so lange benutzen, bis sie kaputt sind. bevor wir wirklich was Neues kaufen. Mhm, mh. Und da gehören Autos eben zuvorderst mit dazu. Mhm. Ja gut, wenn das ein größeres Auto ist, wäre vielleicht die Möglichkeit, dass er auch schon einen Wohnwagen ziehen kann? Oder kenne ich mich nicht mit aus. Ist die Technik noch nicht so weit? Weiß ich nicht. Müssen wir mal schauen. Weil das ist bei uns immer noch die gleiche Option. Was sollen wir für ein Auto, ein E-Auto anschaffen, wenn du damit einen Wohnwagen nicht ziehen kannst? Mhm. Oh, bei uns jetzt die Woche ein Tesla verunglückt. Oh. Auf, keine Ahnung, da 4-5 Kilometer von uns entfernt, in einem Unfall verwickelt und musste dann eine Spezialfirma aus Memmingen ankommen, 65 Kilometer, um das auf andere Art und Weise da zu bergen, das Fahrzeug, weil sich da der Akku aufgeheizt hat in irgendeiner Form. Ja, das ist ja wirklich schwierig mit den Akkus. Mhm. Ich habe gerade mal quatschhalber gegoogelt und laut campingcarscaravans.de macht der ID4 vor dem Wohnwagen eine gute Figur und nicht nur aus optischen Gründen. Größe ungefähr Golf-Variant oder Tiguan. Der Innenraum fällt etwas größer aus. 2,1 Tonnen wiegt der leer, Motorisierung 310 Newtonmeter, ist schon mal nicht so scheiße. Testfazit, kann man da kaufen, dankeschön. Bin ja grundsätzlich ein Fan davon, Einzelartikel kaufen zu können, aber ich habe da gerade keine Zeit für. So, und dann gucken wir mal hier bei einer anderen. So, die haben 200 Kilometer Reichweite. Das heißt, bei einem Urlaub wie dem in Husum fahrt ihr 2 Stunden und ladet dann eine halbe Stunde. Ja, okay. Das muss man, ne, also die haben sich jetzt in dem Fall, und ich weiß jetzt doch, in dem Fall ging es auch. Also 350, 400 Kilometer sollte man schon für eine Pause. Ja, also der hat jetzt einen Test gemacht mit dem ID4 samt 1,2 Tonnen Wohnwagen und war eher ernüchtert. Also ohne Anhänger schafft er laut Hersteller wohl 520 Kilometer und im Test haben sie also bei 80 bis 90 an Durchschnittsgeschwindigkeit 200 Kilometer Reichweite geschafft. Das ist halt, ja, liegt in der Natur der Sache, ne? Nee, kannst du vergessen, ja. Tja, ich weiß noch nicht. So, wir fahren unseren Passat noch so lange, wie es geht und gucken dann mal, was das nächste Auto dann sein wird. Ich fürchte nur, dass man da mit dem Elektroauto, dass wir da noch nicht so weit sind. Wir tendieren auch erstmal auf dem Hybrid und dann sehen wir die nächste Generation weiter. In 8 bis 10 Jahren sieht es dann nochmal anders aus. Genau, richtig. Also wir hoffen gerade so ein bisschen, dass der noch so 8 bis 10 Jahre durchhält. Wobei, dann ist er, glaube ich, wirklich am Ende der Lebenszeit. Der hat jetzt schon, ich will nicht sagen, nein, der hat einfach eine relativ hohe Fahrleistung. So, und im Alltagsgeschäft macht er halt auch zu viel Kurzstrecke dafür, dass es ein Diesel ist. Das ist ein Problem, aber das müsste eigentlich noch drin sein, weil der einfach gut gewartet wird und wir gleich alle auch Kleinigkeiten sofort von der Fachwerkstatt erledigen lassen. Insofern bin ich eigentlich relativ sicher, dass das gut geht. Aber was dann danach kommt, keine Ahnung. Ja gut, aber wenn du jetzt noch 8 Jahre fahren willst, dann hast du ja noch genug Zeit. Ich denke mal, dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren schon einiges passieren wird. Ja, ne, wie gesagt, dann ist ja der, also der Gedanke bleibt ja eigentlich, dass wir gerne einen gebrauchten dann kaufen wollen, einen jungen Gebrauchten gerne, der dann auch wieder bis zum Ende seiner natürlichen Lebensdauer durchhalten muss. Das und ist, ein Elektroauto gebraucht kaufen, ich weiß es. Ja, das würde ich nicht machen. Das ist halt das. Wir müssen mal gucken, wir wissen das alles noch nicht. Das ist auch, sind auch Sachen, die Zukunftsgesche und Zukunftsjörn entscheiden müssen. da muss ich mir jetzt heute keine Gedanken drum machen. Zumal nicht, wenn es schon so spät ist, um Himmels Willen. 2 Stunden fast haben wir jetzt hier. Wir haben ja jetzt 1 Monat Pause gemacht, das ist ja noch. Ja, dann machen wir also heute gleich die 2-in-1-Folge, ist ja nie verkehrt. Genau. Gut, dann würde ich sagen, das war's und wir hören uns wieder im nächsten Monat in der Mitte. Am 15. um 12 Uhr. Bis dahin, tschüss. Servus.